einer Partei sein können. Aber habe ich mir gedacht, nimm mal die CDU. Und ich wollte da ein bisschen reinriechen in die Politik und habe dann da, als ich dann eintrat, gesagt, ich möchte auch gerne aktiv mitarbeiten. Und da hat man mir dann gesagt, dass ich die Möglichkeit habe, als sogenanntes bürgerliches Mitglied mitzuarbeiten in der Fraktion. Und ich habe dann auch immer so Einladungen erhalten zu den Fraktionssitzungen, bin dann auch immer hingegangen. Was wurde denn da besprochen? Ja, da wurde gesprochen über die Dinge, die die Stadt betreffen. Also unwichtige alle möglichen Dinge? Bereiche, die so in Frage kommen. Und ich hatte da auch Stimmrecht. Und dann wurde ich etwas später, zunächst mal wurde ich nur eingeladen und als ich dann bürgerliches Mitglied war, bin ich dann auch Mitglied geworden im Finanzausschuss und auch im Vorstand der Partei in der CDU. Naja, und ich habe dann mit der Zeit gemerkt, dass das alles doch ziemlich anders läuft da, als man sich das so als Außenstehender oder als Nicht-Eingeweihter so vielleicht vorstellt. Dass da also doch handfeste Interessen wohl eine Rolle spielen und dass auch die Leute, die da so, also ich bin mit den Leuten da auch nicht so warm geworden, weil die irgendwie, die meisten waren irgendwie komisch. Und inzwischen weiß ich, dass das alles so handverlesene Leute sind von einem Rechtsanwalt, der das schon seit Jahrzehnten macht und auch 18 Jahre da Vorsitzender war in dieser... Das heißt, er hat die meisten Leute dort ähnlich wie sozusagen eingeschleust? Ja, er hat sich die Leute selber, wie so ein König, ja, der sich so seinen Königshof zusammenstellt, hat er sich da seine eigenen Leute zusammengesucht so im Laufe der Jahre und hat die dann da so als Kandidat und also ganz normal über Wahlen, aber man kann ja beeinflussen, wer zur Wahl steht. Und so hat er das geschafft, dass er so Leute hat, die alles machen, was er will. Das habe ich aber erst nach einiger Zeit nach und nach auch erst erkannt, wie das funktioniert. Und ich habe dann im Jahr 2005, ich bin ja Möbelspediteur, da habe ich dann, weil ich auch im Vorstand war, hatte ich dann so die Aufgabe übernommen, also für den Wahlkampf von Frau Merkel und für den Wahlkampf des Kandidaten für den Bundestag hier vor Ort, Herr von Bismarck, und auch für den Landtag in Kiel den Wahlkampf zu gestalten, in der Form, dass ich also Wahlplakate gebaut habe und in meiner Freizeit und die dann auf meine Fahrzeuge aufgeladen habe und überall aufgestellt habe und so. Das habe ich mehrfach gemacht. Für mehrere Wahlen, Bürgermeisterwahl auch und für Europawahl und Landtagsbundestagswahl und so. Und im Jahr 2005 war also dann diese Bundestagswahl am 18. September 2005. Und ich hatte dann, und das war dann der Punkt, wo das Zerwürfnis begann. Ich hatte festgestellt, dass der Kandidat für den Bundestag, Karl Eduard Graf von Bismarck, aus Friedrichsruh, dass der in Arnsburg und Friedrichsruh eine gemeinsame Firma betrieb mit Scientologen, eine Immobilienfirma. Und inzwischen weiß ich, dass diese Scientologen, dass die also auch Geschäfte machen mit anderen in der CDU. Also in der CDU sind Leute tätig, die Geschäfte machen. Verschiedenster Art, viel im Immobilienbereich. Ich habe da nicht den kompletten Einblick, nur so ansatzweise habe ich das seit Jahren verfolgt und immer mehr Erkenntnisse gewonnen. Und in diese Geschäfte wollen sie auch keine Außenstehenden einblicken lassen. Woher wissen Sie denn, dass da eine scientologische Verbindung gewesen ist? Ja, das habe ich ja überprüft. Also ich habe, also die Firma hieß Graf von Bismarck und Manteil KG. Und die hatte ihren Sitz in Ahrensburg und Friedrichsruh. Was hat die gemacht? Erlesene Landhausimmobilien vermakelt. Makler. Ja. Und ich hatte die Firma Manteil, bevor sie sich so nannte, Jahre zuvor als Möbelspediteur, hatte ich die Firma umgezogen innerhalb meiner Heimatstadt. Und ich kenne die Leute dort. Was Und heißt ich habe die umgezogen? umgezogen und dann habe ich aber weiter mit denen nichts zu tun gehabt. Aber Was ich heißt hatte die umgezogen? durch den Umzug. Also den Möbeltransport gemacht. Ja, die Büromöbel und so weiter, alles transportiert. Ich hatte damals schon gesehen, als ich den Umzug machte, dass das wohl Scientologen sind, weil die also alles so Kassetten hatten und so Bücher mit goldenem Rand. Diese Scientologen-Bücher, die haben alle so goldene Ränder. Aber ähnlich ist es auch bei den Zeugen Jehovas. Das mag sein. Aber da hier handelt es sich um Scientologen. Also das ist auch unstrittig, weil das gibt da auch andere Bestätigungen. Zunächst mal ist das im Internet auffindbar, dass der Chef der Firma, der steht im Internet unter dieser Auflistung des führenden oder der Beka bestimmter dort angegebener Scientologen namentlich. Dann ist das auch aus der CDU heraus mir gegenüber persönlich bestätigt worden, dass das ja auch schon lange bekannt wäre, Was hat man Ihnen genau bestätigt? dass der Chef Scientologe ist. Aber das Entscheidende ist, dass ich einige Jahre später, im Jahr 2009, die Schwester des Chefs kennenlernte, bei ihr zu Hause war. Und sie mir erzählt hat, also wie ihr Bruder Scientologe geworden ist und sie hat mir auch Unterlagen gegeben. Wie ist er das denn geworden? Ja, also schon vor über 20 Jahren Scientologe geworden und hat dann das Haus seiner Eltern in Großhansdorf, wo ich ja auch inzwischen wohne, das ist gleich bei Ahrensburg. Das hat er belastet, hat sich auch, also sein Vater war Bankdirektor, der ist aber gestorben schon vor längerer Zeit. Und er hat dann in dem Haus wohnte dann die Mutter. Und er hat also das Haus belastet und hat da Geld auszahlen lassen, damit er, sie nannte den Betrag von 100.000 D-Mark der Scientology-Organisation, also für diese, da machen die so Kurse und sowas. Ja, also er brauchte das Geld für diese sogenannte Kirche. Ja, und er hatte auch teure Kurse belegt und war also auch sogar auf diesem Schiff, das die Scientologen in der Karibik liegen haben. Da liegt so ein schwarz eingestrichenes Luxusschiff, wo sich so die führenden Titanen, heißt das, treffen. Aber dieses mit Scientology ist eigentlich für mich kein Hauptthema. Also die sind ja auch in Deutschland nicht verboten. Die können ja die nennen das ja selber Kirche, andere Kritiker nennen das Wirtschaftsgemeinschaft oder sagen, die sind eben keine Kirche, die verfolgen andere Ziele. Das ist aber alles gar nicht so jetzt mein Hauptthema, sondern ich habe aber trotzdem natürlich eine Meinung zu diesen Scientologen. Also ich lehne die ab. Also ich würde selber kein Scientologe sein. Und ich hatte jetzt nur ein Problem damit, dass der Kandidat für den Bundestag 2005, Herr von Bismarck, eine Firma mit Scientologen betrieb. Ja. Und dazu habe ich nur Frau Merkel angeschrieben und sie gefragt, ich habe also nur kurz geschrieben, dass ich also mit Wahlkampf mache und in der CDU in Arnsburg tätig bin. Und wie das zusammenpasst, wenn dann der Spitzenkandidat nicht nur Geschäfte mit Scientologen macht, sondern sogar eine gemeinsame Firma betreibt. Und dann, also das habe ich schriftlich per Fax an die Bundeskanzler, also damals war sie ja Kanzlerkandidatin noch, dann war sie ja noch nicht Bundeskanzlerin. An wen genau? Wie bitte? An wen? Frau Merkel. Ja. So, und das Ergebnis war, dass ich das, also ich hatte ihr das gefaxt am 3.9.2005, hat das alles auch mit Sendebeleg und so habe ich alles. Und dann rief mich 3 Tage danach der von Bismarck an, hat mich ziemlich beschimpft und mir gedroht mit Anwälten und also Nur wegen der Frage. ja. Wegen dieser, also er hat dann schon gesagt, ich hätte was behauptet und das lässt er nicht auf sich sitzen und so weiter. Ja. Also tatsächlich habe ich wirklich nur gefragt, wie das zusammenpasst, ob sie das, also auch ob das bekannt wäre und so. Und Frau Merkel hat dann wohl, oder einer der Mitarbeiter hat dann wohl mit Herrn von Bismarck gesprochen und er rief dann bei mir an. So, und dann war an dem Tag, als der Bismarck anrief, abends, das war um 7 Uhr gewesen abends, ich war gerade auf dem Weg ins Rathaus, weil wir dort an dem Tag, das war ein Dienstag, Fraktionssitzung von der CDU hatten. Und dann habe ich also vorher diesen Anruf von dem bekommen und sein sogenannter Pressesprecher, der rief mich auch davor noch an. Der war noch einigermaßen sachlich geblieben und hatte sich erkundigt, ob das stimmt, dass ich da die Kanzlerin angeschrieben, also die Kanzlerkandidatin der CDU angeschrieben hätte und so. Und hatte ich das bestätigt und daraufhin rief dann der Bismarck an und hat mich dann beschimpft und mir gedroht mit Anwalt und so weiter. Und dann bin ich zu dieser Fraktionssitzung gefahren. Ach, das war am 6.9.2005. Ins Rathaus nach Arnsburg und habe dann gleich dem, also eben als die gemeinsame Sitzung begann, dem Vorsitzenden, dass ein gewisser Herr Bayrich, dem habe ich gesagt, also ich hätte also eine Sache zu klären mit Herrn von Bismarck, der hätte mich angerufen und so, und dann hat er gesagt, also das wollen wir jetzt nicht hier besprechen, darüber können wir im Anschluss sprechen. Naja, und dann war diese Sitzung vorbei und dann haben wir im Anschluss, da habe ich dann gesprochen mit diesem Fraktionsvorsitzenden, der Vorsitzenden des Stadtverbandes und dem Landtagsabgeordneten der CDU hier aus Arnsburg und Umgebung, der auch mit in dieser Fraktionssitzung war. Die Vorsitzende vom Stadtverband war auch, die sitzt auch immer dabei. Mit den dreien habe ich gesprochen und denen habe ich dann erzählt von diesem Anruf von Bismarck und meiner Frage und wie die Reaktion war und so weiter. Und dann haben die zu mir gesagt, also ich solle da mit niemandem drüber reden und sie würden das klären. Und Herr Koch hat also dann auch gesagt, dass das in der Tat also sehr, sehr merkwürdig wäre, diese Reaktion und so. Und Welcher Herr Koch? der heißt Tobias Koch. Das ist so ein Typ, der ist so einer wie der Barschel so ein bisschen. Und der wird auch in Schleswig-Holstein in der CDU in Zukunft eine große Rolle spielen. Der ist schon ziemlich weit nach oben inzwischen gekommen. Da könnte man auch eine Menge zu erzählen zu Herrn Koch, aber ich will ja sie nicht zu sehr mit Nebenzweigen, Nebensächlichkeiten jetzt belasten, sondern dass sie beim Wesentlichen bleiben. Also diese drei Personen, mit denen habe ich gesprochen, die haben mir ein Redeverbot mehr oder weniger aufgezwungen. Mündlich? Mündlich, ja. Sehr eindringlich mündlich haben sie das gemacht. Und ich habe dann auch noch mal aus dem Vorstand jemanden angerufen, aber aus heutiger Sicht wundert mich das alles nicht. Also die wollen gar nichts aufgeklärt haben da in der CDU, sondern die wollen alles nur immer vertuschen. Das war mir damals noch nicht ganz so klar, weil da war ich noch ein bisschen naiver und habe gedacht, so, also das wäre etwas, die wären Christliches? interessiert, also die wüssten das also, ja, vielleicht gar nicht, aber heute weiß ich, die haben das alles gewusst und tragen das alles mit und erzählen in der Öffentlichkeit eiskalt Unwahrheiten und also sind ehrlich Kriminelle, was kann man sagen. Ja, kenne ich ja auch so. Haben Sie sich an dieses Redeverbot gehalten? Ich habe mich da also Ja, ich hatte ja auch keine große Möglichkeit, in der Öffentlichkeit was zu sagen, weil so selbst wenn ich da irgendwie was einem Journalisten gesagt hätte, die Journalisten hier vor Ort, die sind, also hier gibt es so ein Anzeigenblatt bei uns vor Ort, das sehr mächtig ist und dass die politische Meinung der Öffentlichkeit stark CDU-freundlich beeinflusst und viele Wahrheiten verschweigt und viele Nebensächlichkeiten aufbauscht und die Politiker der CDU lobt und naja, so diese Sachen, ne? Ja. Diese ehrenamtlichen Gutmenschen lobt und naja, das ist ja alles im Netzwerk hier, wie das auch in anderen Regionen in Deutschland so üblich ist. Aber das hier, was hier ist, das kenne ich eben. Ich bin da so reingeraten, ich hatte das eigentlich nicht so vor, also und auch nicht so erwartet und habe dann aber irgendwann mich entschieden, welchen Weg ich gehe und ich finde den Weg der Wahrheit, das ist immer der bessere Weg als den Weg des Verschweigens. Wie ging es dann weiter? Ja, es ging dann so weiter, es war ja dann die Bundestagswahl und Frau Merkel wurde dann ja ganz knapp in die Lage versetzt, die Regierung zu übernehmen. Und Herr von Bismarck wurde auch gewählt. Und ich habe dann nach der Bundestagswahl, dann bin ich also auf diesen Vorfall schriftlich zu sprechen gekommen, habe nochmal nachgefragt, habe keine Antwort erhalten, habe dann nochmal nachgefragt. Und dann haben die mir irgendwann nach der zweiten oder dritten Nachfrage mitgeteilt, also dass wortwörtlich haben sie geschrieben, wir sind keine Auskunftei. Wenn Sie ein Problem mit Herrn von Bismarck haben, dann ist das Ihre Privatsache. So. Und wir möchten damit nicht mehr behelligt werden. Das war die Antwort. Dann haben Sie mich gemobbt und geschnitten. Also ich war ja dann auch noch auf die Fraktionssitzung gegangen und so. Und dann habe ich aber gemerkt, dass die mich nicht mehr begrüßen, mich nicht mehr angucken und mich gemobbt haben. Und dann bin ich auch dann irgendwann nicht mehr hingegangen. Und dann haben die auch ein Parteiausschlussverfahren gegen mich eingeleitet und haben dann mir mitgeteilt, dass ich wegen parteischädigenden Verhaltens aus der Partei ausgeschlossen werde. Hatten Sie die Partei geschädigt oder Scientology? Da kann man mal drüber nachdenken. Was passierte dann? Kann man drüber nachdenken, ja. Kamen auch parallel schon der Parteiausschluss war im Frühjahr 2009. Ab 2007 kam, also nee, schon 2006 kam von einer Anwaltskanzlei aus Hamburg eine Abmahnung, dass ich also bestimmte Behauptungen aufgestellt hätte und ich würde die Persönlichkeitsrechte des Herrn von Bismarck verletzen und so weiter und so weiter und solle erklären und naja, Sie kennen wahrscheinlich, wie das funktioniert mit den Abmahnungen. Ich wusste es damals nicht, inzwischen kenne ich mich da ziemlich gut mit aus, weil ja inzwischen noch sehr viel mehr Dinge passiert sind. So, und ich habe dann auf die Abmahnung geantwortet, dass ich das so nicht gesagt habe. Dann gab es einen Antrag also einen Beschluss, einstweiliges Verfügungsverfahren. Und da gab es auch einen Termin, zu dem ich nicht gegangen bin. Und dann gab es ein Versäumnisurteil gegen mich. Warum waren Sie da nicht hingegangen? Nee, war ich nicht hingegangen. Habe ich mich auf die Hinterfüße gestellt. Ich war damals juristisch völlig unerfahren, habe mich nur um meine Firma gekümmert, war auch ziemlich frustriert über die CDU, hatte keine Mitstreiter und habe damals Fehler gemacht. Und ein Fehler war, dass ich da nicht hingegangen bin. War damals fa falsch. Heute passiert mir das nicht, heute gehe ich überall hin und antworte rechtzeitig und halte mich an die Fristen und so weiter. Damals war ich Unerfahren. unerfahren, naiv, hab nicht gewusst, hab noch an Rechtsstaat geglaubt und hab gedacht, das sind nur ganz wenige Leute, die hier krumme Sachen machen, da kommen die nicht mit durch und so weiter. Inzwischen weiß ich, das ist, also, die haben da durchaus, die haben ja auch die Die haben ja auch hier die Leute, die hier vor Ort sind, die haben ja auch maßgeblich die Methoden des Herrn Barschel nicht nur unterstützt, sondern mit also sich ausgedacht und haben auch später die Aufklärung seiner Ermordung verhindert. Das waren die Leute hier aus Arnsburg und Bagdeheide, die das, also Bagdeheide wohnt ja zum Beispiel dieser Rolf Rüdiger Reichert, der damals Generalsekretär der CDU war. Das habe ich alles so nachträglich recherchiert. Also die CDU hat verhindert, dass der Barschel-Mord aufgeklärt werden konnte. Ja, unter anderem, also erstmal durch Druck auf die Justiz. Ich meine, da sind wir jetzt bei einem großen, großen Thema, aber in diesem Thema recherchiere ich seit Jahren. Und da habe ich alle Informationen, die ich nur kriegen konnte, gesammelt. Und ich bin davon fest überzeugt und auch aufgrund von mir recherchierten Informationen und Fakten, dass da CDU CDU-Funktionsträger und auch Personen aus der Justiz, die unter Druck offensichtlich so gehandelt haben, beteiligt sind. Da könnte ich ganz konkrete Dinge zu nennen. Wenn Sie das interessiert, kann ich das Ihnen mal erzählen. Aber ich will jetzt erstmal auf Ihre Sache da mit Bismarck und also was in dieser Sache Es weitergehen. gab ein Eilverfahren, sagten Sie eben. Da waren Sie nicht hingegangen. Versäumnisurteil und dann? Richtig, ich habe das einfach laufen lassen damals. Und dann sollte ich 2.500 Euro bezahlen, denn letztlich geht es ja bei der Justiz, ist ja auch ein Geschäft. Geht es ja ums Geld und dann soll man also das bezahlen, diese 2.500, und ich hätte es auch bezahlen können. Und ich habe es aber nicht bezahlen wollen, weil ich bin sehr, bin ein Mensch, der sehr widerborstig sein kann, wenn er von der Richtigkeit seiner eigenen Position überzeugt ist. So, und das wollte ich nicht bezahlen, und dann hieß es ja dann, dann müssen wir sie in Zwangshaft nehmen, also in Beugehaft heißt das, nehmen. Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, das ist ja eigentlich eine ganz gute Idee. Wenn du in Beugehaft gehst, dann machst du noch einen Tag vorher eine Pressekonferenz und erzählst mal, was die hier eigentlich mit dir machen. Und dann wollen wir noch mal sehen, ob das nicht irgendwie für die unangenehm werden könnte. Ich habe da, das war 2008, am 4. November. Habe ich eine Pressekonferenz gemacht morgens, habe vorher die Zeitung informiert. Die sind auch alle gekommen, fast alle. Hamburger Abendblatt, Lübecker Nachrichten und so weiter, haben auch alle darüber berichtet. Aber sie haben es falsch berichtet. Sie haben es manipuliert berichtet. Sie haben es anders berichtet, als ich mir das gedacht hatte. Und ich bin dann nach dieser Pressekonferenz gleich mit dem Gerichtsvollzieher einvernehmlich. Wir sind dann zum Amtsgericht gefahren, nach Ahrensburg. Da waren dann auch noch Fotografen hingekommen, die durften aber keine Bilder machen, weil da gab es irgendwie eine Anordnung, dass das nicht erlaubt ist. Und dann sind wir von dort, da hat er mich dann offiziell verhaftet und dann sind wir nach Lübeck ins Gefängnis gefahren und da hat er mich dann am Eingang abgesetzt und dann bin ich im Gefängnis gewesen. Und ich habe dann nach einer Woche dort, wo auch so einige Dinge passiert sind, die ja nicht in Ordnung waren, die jetzt genau zu erzählen, lasse ich mal jetzt weg. Bin ich nach einer Woche, habe ich dann, sie sind dann nicht behandelt wurde, weil ich bin Migränepatient. Ich habe manchmal so Migräneanfälle, die sehr unangenehm sein können, wenn ich nicht meine Medikamente nehme. Und die hatte man mir ja weggenommen, die hatte ich ja mit dahin genommen, hat man mir aber abgenommen. Ich hatte also keine Medikamente und kriegte da schlimme Migräne. Und dann habe ich gesagt, dann gebe ich eine staatliche Versicherung ab. Weil dann kommt man da wieder raus. Sie wollten ja die von mir haben. Entweder wollen Sie die 2.500 Euro haben oder eine eidesstattliche Versicherung, dass ich Ja, zahlungsunfähig bin. wie viele Jahre ist das her? 2008 war das. Ich war vom 4. November bis zum 11. November 2008 da in Lübeck in dem Gefängnis. So, und dann habe ich eine eidesstattliche Versicherung abgegeben über meine Vermögensverhältnisse, die falsch war, weil ich hatte Vermögen, aber ich habe das falsch angegeben. Und dann kam ich aber erstmal da raus. Ja. So, und ich hatte ja auch Termine, geschäftliche Termine und so weiter, verbindliche Termine. Naja, dann habe ich mich wieder zu meiner Firma begeben, habe weitergemacht. Und dann 2000, das war ja Ende 2008, Anfang 2009, bekam ich per Post die Mitteilung meines Parteiausschlusses. Und dann habe ich mich entschlossen. Ich hatte dann auch noch einen Journalisten bei mir zu Hause gehabt, dem ich die ganze Geschichte erzählt habe, so wie ich Ihnen das jetzt erzähle. Noch ausführlicher, mit vielen Unterlagen dabei, hat er sich alles kopiert, aber mehrere Stunden, also ich glaube 2,5 Stunden bei mir gewesen. Und hat dann darüber aber in der Zeitung kein einziges Wort geschrieben. Da ist überhaupt nichts gebracht worden drüber. Und ich habe ihn danach mich dann bei ihm erkundigt, warum er denn nun nichts geschrieben hat. Da habe ich keine Antwort drauf erhalten. Und da spätestens wurde mir klar, dass die Zeitung hier vor Ort, also ich meine damit vor allen Dingen dieses Anzeigenblatt, dass das also nichts anderes ist als ein stark manipuliertes Hofberichterstattungsblatt der CDU. Und da wird man sich ja nun fragen, sicherlich gibt es ja auch noch was anderes als die CDU hier vor Ort, das ist auch richtig, gibt es ja auch SPD, aber da sind, also es gibt auch noch Grüne, die Linken, die haben sie hier, das ist eine Geschichte für sich, die gibt es hier nicht, die wollten mal. Aber es gibt vor allem eben dann noch die SPD, wie das überall so ist. Das sind so die beiden stärksten Parteien. Und aber in der SPD hier vor Ort, da sind auch Leute, Architekt, ja, und leitende Angestellte einer Bank und so ist der Fraktionsvorsitzende. Also auch Leute, die ihre eigenen Interessen verfolgen und sich von den Leuten von der CDU gar nicht unterscheiden. Also im Grunde genommen verständigen die sich irgendwie wahrscheinlich im Hinterzimmer und Sie nutzen Ihre Stellung für Ihr persönliches Glück, kann man sagen. das kann man so sagen. Also mir hat dann auch, ich habe da auch natürlich mit Leuten drüber gesprochen und Bekannter von mir hat mir schon damals gesagt, Mensch, weißt du nicht, Kommunalpolitik, da sitzen doch nur die Leute, die ihre Interessen vor Ort hier umsetzen wollen und ihre Geschäfte erleichtern wollen, indem sie die Entscheidungen entsprechend steuern. So, naja. Und das ist wohl so hier auch. Und wenn man diese Kreise stört, also heißt, wenn man da jetzt komische Fragen stellt, auch wenn die berechtigt sind, dann fühlen die sich in ihren Kreisen gestört. Und wenn man das also zu doll macht, dann wird man hart bekämpft. Also wenn man das in einer Form macht, dass diese CDU-Leute und auch die in der SPD, die da so mitmischen, mein Hauptgegner ist eigentlich die CDU, muss ich sagen. Also ich bin da nicht nur sehr enttäuscht, sondern ich bin entsetzt über die rücksichtslose, ja, man kann wirklich sagen, Kriminalität, mit der diese Leute die Partei CDU benutzen. Man kann ja nicht sagen, die CDU an sich ist kriminell, sondern es kommt ja immer noch auf die Personen an, die dort tätig sind. Man kann ja nicht alle über einen Kamm scheren. Aber diese Leute, die sind Anwalt oder die sind teilweise sind das also im Wesentlichen, oder die, sag mal, die mächtigsten sind Anwälte. Es gibt auch andere, die in anderen Bereichen tätig sind. Und die in der Tat benutzen ihr Netzwerk innerhalb der CDU, dazu gehören aber auch noch andere Treffpunkte, Rotary und sowas, benutzen sie, um Macht zu bekommen und über diese Macht dann Entscheidungen herbeizuführen, dass ihre Geschäfte, dass sie also geschäftlich davon profitieren. Und hinzu kommen natürlich auch noch Dinge wie, dass man also Respekt genießt, dass man so eine honorige Person ist und so weiter. Da gibt es dann Urkunden, also so werden dann so Freiherr von Stein-Medaille überreicht und so, wenn man das dann da 20 Jahre gemacht hat und so weiter. Dass keiner daran den geringsten Zweifel haben kann, dass das ganz hervorragende, ehrenwerte Leute sind, die das alles ehrenamtlich in ihrer Freizeit und so weiter und so weiter. Aber es ist also ein Riesenbluff, der da abläuft. Also vor allen Dingen in der CDU. Also die ich auch am besten kenne. Also da habe ich ja wirklich, ich bin ja niemand, der jetzt von außen aus irgendeinem Grund was gegen die CDU hat und jetzt da sagt, die CDU und so, sie sind böse oder so, sondern ich war ja jahrelang nicht nur in der Fraktion, ich war im Vorstand, ich kenne die Leute, ich habe sogar die Leute, ich war bei denen zu Hause, ich habe die umgezogen teilweise, Herrn Koch zum Beispiel habe ich umgezogen, also ich kenne die in- und auswendig, ich weiß, ich saß jahrelang mit denen zusammen und so weiter. So, und dann bin ich jetzt im Jahr 2009, da habe ich dann im Frühjahr, Anfang des Jahres, habe ich mich entschlossen, es stand dann, 27. September 2009 war ein großer Termin, da war bundesweit die Bundestagswahl, dann war in Schleswig-Holstein die Landtagswahl und es war in Ahrensburg noch Bürgermeisterwahl, weil die Bürgermeisterin, die von der SPD war, in einem Alter von 54 Jahren beschlossen hat, nichts mehr zu machen und aus dem Amt zu scheiden und gar nichts mehr zu machen. Also das Amt war neu zu besetzen, da habe ich mich dann einfach beworben. Da habe ich mich als allererster angemeldet bei der Stadt und habe dann Unterschriften gesammelt, 160 oder 170 Unterschriften, die man ja benötigt, wenn man nicht von einer Partei nominiert worden ist. Und die CDU, die haben dann hier in der Zeitung große Aktionen gemacht, also die hatten dann parteiintern mehrere Kandidaten und haben dann so getan, mit Hilfe ihrer hauseigenen Zeitung, kann man fast sagen, haben die so getan, als wenn das schon die Bürgermeisterwahl wäre, wer jetzt Kandidat der CDU, also wer von den Kandidaten der CDU intern der Bürgermeisterkandidat wird. Und das wird dann sowieso der Bürgermeister. So haben die das alles groß aufgeplustert. Und dann haben die noch einen Kandidaten von der SPD gehabt, der aus Schwerin kam, der jetzt Bürgermeister auch ist. Und noch einen und den Wahlleiter selber aus dem Rathaus, der ist nachher auch noch selber angetreten. Also eine ganz merkwürdige Geschichte ist das gewesen. Und ich war dann der so ein bisschen auf Angriff gegangen. Ich bin dann so ein bisschen auf Angriff gegangen und habe dann auch in der Öffentlichkeit und so mitten in der Stadt auf dem Rathausplatz und so, habe ich mir so große Transparente machen lassen, da stand dann drauf, keine Geheimpolitik und so weiter, ja. Und mein Motto war also Gemeinwohl statt Eigennutz, so, und da habe ich dann also auch Wahlplakate aufgestellt und 50 Stück, die von der CDU, die haben sich aber über 100 gegönnt, ja. Naja, gab es so viele, viele Punkte, wo die geschummelt haben. Also ich habe beobachtet, die CDU, die machen das so, die Summe macht es. Die machen in vielen Kleinigkeiten immer, da behandeln sie sich besser als andere und nehmen sich andere Rechte raus. Und wenn man das in der Summe addiert, dann macht das einen Riesenunterschied aus. So, und dieser Bürgermeisterwahlkampf, das war also ein Hauen und Stechen nachher geworden. Da hat man dann vor allen Dingen im Internet jemanden offensichtlich, so sehe ich das, beauftragt, mich zu provozieren. Und dann hat dann jemand angefangen, im Frühjahr 2009 über mich da Artikel zu schreiben. Also der hat 50 Artikel geschrieben, der schreibt heute noch Artikel über mich. Also das ist dann so mit, dass ich dann also, dass mir beim Wassertrinken wohl zu oft der Klodeckel auf den Hinterkopf gefallen ist und dass ich also massenweise Beleidigung und auch mein Bild mit dem Arsch im Gesicht und so, das hat er jetzt gerade wieder gemacht. Und dann hat er ein Näherungsverbot, das ist ein gerichtlicher Beschluss, den hat er innerhalb von 2 Tagen beim Amtsgericht erwirkt gegen mich und hat dann im Internet geschrieben, dass ich, also was ich für ein mieser Typ bin, also ich bedrohe andere Leute und er hat einen Beschluss erwirkt und den soll man auf keinen Fall wählen und so. Also es ist wirklich ganz viel Schmutz da passiert bei dieser Bürgermeisterwahl. Und ich habe dann am Wahltag 2500 Stimmen, nicht ganz 2500 Stimmen bekommen. Und ein anderer Kandidat, der hat irgendwie auch ein bisschen mehr noch bekommen. Und wir beide sind ausgeschieden und die beiden Verbleibenden, die haben so um die 6000 gekriegt, die sind dann in die Stichwahl gekommen. Und da habe ich dann noch einen Tag vor der Stichwahl 10.000 Flyer verteilt in meiner Stadt hier in Ahrensburg und habe da also ein bisschen auch was reingeschrieben, also nicht jetzt irgendwie Beleidigendes, aber ich habe für den einen Kandidaten der SPD, ich habe den Leuten gesagt, wählen Sie doch bitte den Kandidaten. Und das hat anscheinend den Ausschlag gegeben, weil der wurde dann mit 160 Stimmen Mehrheit plötzlich gewählt zum Bürgermeister. Und obwohl der andere von der CDU, ein Polizist, der auch in dieser Zeitung ganz groß immer beworben wurde, und dann hatten da Leute unterschrieben, also das waren aber alles CDU-Leute, dass sie alle den Herrn Schade wählen und so Riesenanzeige. Und dann wurde der andere knapp doch Sieger in der Stichwahl. Und daraufhin ist er dann, der war Fraktionsvorsitzender auch gewesen, der ist dann zurückgetreten, der hat alles niedergelegt, alles hingeschmissen, der macht seitdem gar nichts mehr in der Politik. Und er war 20 Jahre tätig in der CDU. Also den habe ich absolviert. Wie ging es denn mit Scientology weiter? Ja, mit Scientology ging es so weiter. Die hatten also einen Versäumnisurteil gehabt. Ja, das habe ich letztes Jahr im Frühjahr erledigt. Und zwar habe ich über den Herrn Schelicke, den Rechtsanwalt, einen guten Rechtsanwalt kennengelernt. Ich hatte vorher auch andere Rechtsanwälte, aber das mit den Anwälten ist ja ein großes Problem in Deutschland, weil die ja keine Partner sind, sondern ihre eigenen Interessen verfolgen. Also da habe ich einen Anwalt gehabt und dieser Anwalt, der hat dann, wir haben dann Herrn Bismarck aufgefordert, entweder seine einstweilige Verfügung zurückzunehmen oder mich zu verklagen. Weil er hatte ja die Verfügung, aber er hatte ja keine Klage erhoben. Und dazu, wenn er das nicht macht, dann ist die Verfügung nach 3 Jahren hinfällig. Weil das ja nur vorläufig ist. Also er hat ja eine Verfügung erwirkt, aber keine Klage erhoben. Und hat das vielleicht vergessen, ich weiß es nicht. Wir haben ihn dann dazu aufgefordert, nachdem die Frist abgelaufen war. Und er hat dann, obwohl die Frist abgelaufen war, trotzdem die Klage erhoben. Dann gab es auch einen Termin in Lübeck, Anfang 2012. Er selber ist dann nicht gekommen, aber sein Anwalt. Und dann ist das am Ende so ausgegangen, dass er von Bismarck die Klage zurückgezogen hat und auf unseren Antrag auch die Verfügung. Und dann, also das Ergebnis ist, es ist alles null und nichtig und er hat alle Kosten zu tragen. Und er Hat hat er das denn auch erstmal. innerhalb dieser ganzen Sache etwas zugegeben, was Scientology betrifft? Selber ist er vor Gericht nicht erschienen, er hat auch nichts zugegeben, aber er hat eins gemacht. Er hat damals bei der Verfügung, bei dem Antrag für die Verfügung, hat er eine falsche eidesstattliche Versicherung abgegeben. Und zwar in Bezug darauf, seit wann er mit dieser Firma nicht mehr zusammenarbeitet. Da hat er ein falsches Jahr eingetragen. Er hat also gesagt, dass er, also die eidesstattliche Versicherung, die ist ja also ähnlich wie der Gysi, der gegen Gysi wird er jetzt auch ermittelt wegen falscher eidesstattlicher Versicherung. Genauso ist es bei Herrn Bismarck. Er hat falsche Angaben gemacht zu der Zusammenarbeit mit dieser Firma Graf von Bismarck und Manteig AG. Können Sie das jetzt näher erläutern? Lassen Sie das uns mal so stehen lassen. Ja. Ich könnte das aus den Unterlagen ganz genau mit Datum und so. Ich habe ja dann Handelsregisterauszug geholt. Das hat also nicht, das hat mein Anwalt gemacht. Und wir sind uns da einig. Mein Anwalt bestätigt, dass er eine falsche eidesstattliche Versicherung abgegeben hat. Das haben wir aber noch nicht weiter verfolgt. Das kommt noch und wir werden auch noch eine Geldentschädigung fordern. Zunächst mal ist der Stand, dass er mit seinem Antrag und seiner Klage voll auf dem Bauch gelandet ist. Und Er selber hat sich dazu nie persönlich geäußert, sondern nur sein Anwalt, der hat dann nachher alles zurückgezogen. So. Und ich habe ihn dann angeschrieben, wie es aussieht mit der Geldentschädigung und so, hat er natürlich erwartungsgemäß sich nicht nur nicht zu geäußert, also muss man da auch klagen und das habe ich auch vor. Denn ich war ja immerhin im Gefängnis und ich habe Ärger gehabt und vor allen Dingen, also inhaltlich ist das, was er mir vorgeworfen hat, nie behandelt worden, sondern das ist ja dann wegen Verfristung, Fristablauf, ist das Ganze aufgehoben worden vom Lübecker Gericht. Und das war ja auch so, das war ja auch letztlich so der Plan A gewesen, der dann auch funktioniert hat. Aber Plan B, sich inhaltlich damit auseinanderzusetzen, wäre uns im Prinzip sogar noch lieber gewesen, weil dann hätte sich gezeigt, dass er inhaltlich auch falsch liegt. Aber das ist schon, wie gesagt, wegen Fristablauf dann alles nichts geworden. Er nicht? Und hat die Klage zu spät eingereicht. Ja, wie ging es dann weiter? Sie durften also weiterhin etwas über Scientology sagen. Ja, also ich hab dann auch, nachdem diese Sache gelaufen war, habe ich auch in einem Blog, den ich im Internet hatte, der im Moment kaputt ist, da ich weiß nicht, warum der kaputt ist, der wird demnächst repariert, da habe ich Artikel geschrieben. Ich habe ja seit Sommer 2009 im Internet einen Blog betrieben, bis vor ungefähr einem Jahr, in dem ich jeden Tag Artikel geschrieben habe und da habe ich sehr viel über die CDU geschrieben. Da habe ich auch sehr viel geschrieben über Herrn von Bismarck und auch über Scientology. Ich habe mich dann mit Scientology auch auseinandergesetzt, also für mich so und mich da informiert und so weiter. Und ich habe dann auch Reaktionen bekommen von Scientology. Also Ja, was denn? ja, ich habe zum Beispiel habe ich ein Schreiben bekommen von einem gewissen Herrn Dr. Büchler, der irgendwo in Mitteldeutschland in einem Dorf wohnt und der mich zunächst mal gewarnt hatte, über Scientology zu reden und so weiter. Und jetzt in seinem letzten Schreiben, da hat er mir sogar gedroht. Also, und ansonsten habe ich, Was hat er denn gedroht? ja, dass ich den Mund halten soll, über Scientology nicht reden soll. Ja, wo ist denn die Drohung? Ja, die Bedrohung ist dann, dass ich sonst damit rechnen müsste, dass ich also Nachteile zu erleiden hätte. Irgendwelche. Also nicht näher beschrieben. Nicht näher beschrieben. Er hat mir dann vorgeschlagen, also ich solle Scientologen, die nachts die Räder zerstechen und so, all solche Bärensachen hat er mir da vorgeschlagen. Moment, schriftlich oder mündlich? Schriftlich. Er hat Ihnen etwas von abgestochenen Reifen erzählt? Im Brief? Er hat mir vorgeschlagen, ich solle in einem vertraulichen Brief hat er mir vorgeschlagen, ich solle doch nachts Leuten die Reifen zerstechen und solche Sachen. Aber also, wer mir sowas schreibt, also da gehe ich nicht drauf ein, da habe ich ihm auch nicht mehr drauf geantwortet. Der hatte mir schon mehrfach Briefe geschrieben und hatte mich früher auch ein paar Mal angerufen und hat mir erzählt, wie gefährlich die Scientologen wären und dass Scientologen überall schon an der Macht wären und so weiter. Und das glaube ich zwar nicht, aber er meint das und also ich halte den für etwas durchgeknallt, den Typ. Der heißt Dr. Rainer Büchler. Also ich halte den nicht für seriös. Für mich ist immer wichtig, wenn man das behauptet, dass das dann auch überprüfbar ist anhand der Fakten und dass derjenige auch bereit ist, einem diese Fakten zur Verfügung zu stellen und nicht, dass einem jemand irgendwas erzählt und von dem anderen erwartet, dass man das glauben muss und dann danach handeln muss. Da bin ich nicht von überzeugt, dass man so korrekt arbeitet. Also ich suche immer Fakten und Indizien und am besten Beweise. So, und dann kann man, wenn man da genug zusammen hat, kann man da seine Argumentation drauf aufbauen. Und vor allen Dingen, wenn man gerichtlich vorgeht, was ich ja dann auch bin, gegen diesen Menschen im Internet, da habe ich ja viele Gerichtsbeschlüsse erwirkt und so, habe große Erfolge gehabt, auch gegen den. Und auch gegen den Präsidenten des Landgerichts Lübeck habe ich den Erfolg gehabt, weil der hat ja, ich habe ja dann auch in meinem Blog die bestimmte Richter des Amtsgerichts Arnsburg kritisiert. Und daraufhin hat er mich angezeigt dreimal. Und dann nach der dritten Anzeige erhielt ich einen Strafbefehl mit einer Kostennote von 600 Euro, die ich bezahlen sollte. Und dagegen habe ich Widerspruch eingelegt. Da gab es ein Verfahren. Und das Verfahren, das zeigte dann, dass dort die Akte nicht korrekt geführt worden ist, dass es da irgendwelche Unstimmigkeiten gab. Das hat auch mein Anwalt festgestellt. Und daraufhin wurde das Verfahren eingestellt. Ich musste dann nur 800 Euro bezahlen für meinen Anwalt. Und dieser Dr. Krönert heißt er, der spielte auch eine wichtige Rolle bei der Vertuschung der Geschichte Barschel. Das habe ich dann inzwischen auch recherchiert. Da gibt es ja ein ganz wichtiges Buch, wo auch Protokolle von dem Untersuchungsausschuss zitiert werden. Das ist ein Mensch, der heißt Volker Skirka. Der hat mit einem Kurt Schnippen zusammen ein Buch geschrieben, das heißt Macht und Machenschaften über die Affäre Barschel, insbesondere über den Untersuchungsausschuss im Kieler Landeshaus, den er mitprotokolliert hat, so ähnlich wie Herr Schelicke immer die Gerichtsverhandlung im Landgericht Hamburg mitprotokolliert bei der Pressekammer. So haben die damals, die Untersuchungsausschuss, Fragen und Antworten der Beteiligten protokolliert. Und da zeigt sich, dass dieser Dr. Krönert eine ziemlich unrühmliche Rolle gespielt hat. Der war damals Staatsanwalt, hat mit ermittelt in dieser Sache Barschel und hat Herrn Engholm vernommen und hat dann das Protokoll manipuliert von der Vernehmung von Herrn Engholm. Und dazu wurde er befragt im Untersuchungsausschuss und da sah er ziemlich alt aus in der Begründung, warum er das gemacht hat. Und mir ist die Begründung klar. Er wurde von den Politikern dazu angehalten, das Protokoll zu ändern, weil ich diese Politiker zufällig kenne, die hier die Hauptrolle spielen. Das ist einmal Herr Clausen gewesen, der ist gestorben vor ein paar Monaten, da war ich auf der Beerdigung. Dann ist es Herr Dorsch, ein Rechtsanwalt. Und dann ist es Herr Henning Schwarz, der auch verstorben ist, schon länger verstorben ist. Die drei haben mit Herrn Barschel zusammengearbeitet. Und dann natürlich Rolf-Rüdiger Reichardt aus Bagdad Heide, der Generalsekretär der CDU in Schleswig-Holstein. Und die sitzen alle hier in meiner Umgebung im Umkreis von ein paar Kilometern und haben das alles zusammen mit dem Barschel damals, also mit dem sehr eng zusammengearbeitet. Denn Herr Barschel kann ja sowas wie das, was er gemacht hat, das kann man gar nicht alleine durch sich ausdenken und vor allen Dingen kann man das nicht alleine, wenn man nicht Rückhalt hat, wirklich glauben, damit erfolgreich sein zu können. Aber das ist eine extra Geschichte. Und meine Geschichte ist eben die, dass ich inzwischen mit der CDU so eine Fehde austrage und die CDU aber Leute einsetzt. Also die kämpfen nicht offen, sondern die kämpfen, also zum Beispiel haben sie jemanden aus dem kriminellen Milieu, einen Drogendealer, der hat mich dann 2011 plötzlich auf dem Wochenmarkt angegriffen, hat versucht, mich zu verprügeln und so. Und dann habe ich den auch angezeigt und dann habe ich gemerkt, beim Gericht, also das wird alles nicht anerkannt. Ich habe auch einen Zeugen, der Zeuge wird nicht geladen, der wird gar nicht vernommen. Und dann heißt es mir, ja, das können Sie nicht beweisen. So. Dieser andere, der schreibt immer im Internet über mich und gibt nicht auf, weil ich habe ja dann, also nach dieser verlorenen Bürgermeisterwahl nicht aufgegeben, sondern habe dann in einer Kreisstadt hier kandidiert, danach dann in Rendsburg gegen den jetzigen Innenminister von Schleswig-Holstein, der damals in Rendsburg Bürgermeister war, bin ich angetreten und jetzt trete ich hier in meiner jetzigen Stadt, also Gemeinde, wo ich jetzt wohne, die gleich an Arnsburg grenzt, da ist ja auch Bürgermeisterwahl dieses Jahr, da trete ich auch an gegen einen Bürgermeister, der parteilos ist, aber in Wirklichkeit auch CDU-Mann. Also Die machen das teilweise auch so, dass sie parteilose Bürgermeister nehmen und in Wirklichkeit ist das ihr eigener Mann, aber der ist nicht Mitglied in der Partei, damit die Leute denken, der ist also parteilos. Also da gibt es so viele, viele so Tricks, die sie vielleicht auch kennen, wie man die Bürger täuscht. Ja, gibt es denn heute einen schriftlichen Beweis dafür, dass CDU und Scientology zusammengearbeitet haben? Oder einen Teil davon? Ja, ich hab Schriftstücke, aber es ist nicht so, dass man kann nicht sagen, die CDU und Scientology arbeiten zusammen, Der Bereich dort. sondern Herr von Bismarck, Bundestagskandidat und danach auch tatsächlich also Abgeordneter für ein paar Jahre der CDU, hat mit Scientologen zusammen eine Firma geführt. Das kann ich sagen und das kann ich auch beweisen. Wie viele Papiere brauchen Sie, um das zu beweisen? Da habe ich ja den Handelsregisterauszug. Ja, aber der Beweis, dass die Firma von Scientologen geführt wurde. Den Beweis habe ich auch. Wodurch? Durch die Schwester des Scientologen, der die Firma führt. Ja, würde die denn Ja dazu sagen? Würde die eine Aussage machen? Müsste ich Sie fragen? Das ist das Problem. Ja. Ja, aber was den Beweis angeht, dass diese Firma, es gibt ja auch noch im Internet diese Liste, wo der auch noch mit draufsteht. Also der Beweis, dass das also nicht so, also dass das nun nicht so sein sollte, das ist also, es ist eher schwer zu widerlegen, dass es kein Scientologe ist. Ich habe das ja auch im Bürgermeisterwahlkampf behauptet, vorgeworfen und auch im Blog vorgeworfen, seit Jahren, auch stand auch in der Zeitung, nur in etwas anderer Form, aber dieser Scientologe, also da stand es so, als wenn ich mir das nur ausgedacht hätte oder so, aber der Mensch heißt Manthey, Matthias Manthey, der ist nie dagegen vorgegangen. Weil normalerweise, wenn jemand vorgeworfen wird, du bist Scientologe und hab eine große Firma und ich bin es nicht, dann würde jeder doch normalerweise dagegen in irgendeiner Form, zumindest gerichtlich oder so, mit einer Verfügung und so weiter, vorgehen. Ist nie Haben was Sie schon mal in gekommen. diesem Bereich irgendwo eine merkwürdige Unterschrift gesehen? Ja, ich hab ein Schriftstück von der Schwester bekommen, das habe ich hier noch, wo er ein sehr unfreundliches Schreiben an einen Rechtsanwalt geschrieben hat. Mit seiner Unterschrift. Das hat sie mir gegeben. Eine merkwürdige Unterschrift. Haben Sie die schon mal gesehen? Eine merkwürdige Unterschrift? Ja. Wo jetzt? Anstelle des Nachnamens einen Schnörkel, Geheimzeichen oder einen Zirkel. Nö, wüsste ich jetzt nicht. So Geheimzeichen kenne ich mich auch nicht mit aus. Ja, braucht man ja nicht. Wenn Nee, aber habe ich dort auch eine nicht. Zahlenfolge steht anstelle des Nachnamens, da heißt zum Beispiel einer mit Nachnamen Koch und unterschreibt mit 99 oder etwas in der Art, Nee, dann ist sowas das habe schon ich nicht merkwürdig. gesehen. Kenne ich nicht sowas. Weiß ich nicht. Die Unterschriften, die ich gesehen habe, die waren alle ganz normal. Also mit Scientology ist es so, Hat man Ihnen Reifen abgestochen? na, jetzt haben sie vor kurzem meine Anhängerplane zerschnitten. War 900 € Schaden gewesen, was ich gerade repariert habe, was gestern abgeholt. Also an unseren Fahrzeugen wird regelmäßig irgendwas manipuliert und wir melden das immer wieder der Polizei. Aber das Schlimmste war ja der Aufbruch unserer Wohnung gewesen im Jahr 2011. Im Jahr 2011 ist unsere Wohnung aufgebrochen worden, als wir im Ausland waren in Österreich. Ich bin ja verheiratet seit 2009 und meine Frau hat eine Tochter aus erster Ehe. Sie war in Österreich verheiratet. Und die Tochter war Österreicherin und die ist unter mysteriösen Umständen schon vor 9 Jahren bewusstlos aufgefunden worden in Österreich und ist dann, das ist nie aufgeklärt worden, die hatte also auch irgendwelche Gifte im Bauch, das hat man gefunden, Cyclobarbital. Lag dann in einem Pflegeheim im Wachkoma 9 Jahre lang. Und die ist 2011, erhielten wir die Nachricht, dass sie gestorben ist. Das war am 4.9.2011. Und dann sind wir am 6.9.2011 nach Österreich gefahren. Und am 8.9.2011 ist unsere Wohnung nachts aufgebrochen worden von Polizei und Feuerwehr. Und ist auch, dann ist die Wohnungstür offen stehen gelassen worden und die sind alle abgerückt. Und die Wohnungstür stand hier bis in den nächsten Tag hinein offen. Und wir sind dann aber nicht von der Polizei angerufen worden, sondern wir sind von der Polizei Arnsburg angerufen worden, weil man hat sich dann nach meinem Bruder erkundigt. Und also ganz komisch irgendwie. Und wir sind dann hier hochgefahren und dann habe ich festgestellt, dass ich bestohlen worden bin. Und unsere Wohnung ist aber noch nicht mal durchsucht worden. Dann hieß es war Rauchmelderalarm. Und wir hatten, also die Geschichte ist auch äußerst merkwürdig. Und wir hatten weder davor noch danach bis heute irgendwann Rauchmelderalarm. Aber als wir einmal weg waren, wir sind sonst immer hier, als wir einmal weg waren, da war gerade Rauchmelderalarm nachts und da ist die Wohnung aufgebrochen worden. Ja. Ja, was ist denn gestohlen worden? Geld und Unterlagen. Welche Unterlagen? Na, ich hatte so schon seit längerer Zeit Unterlagen gesammelt über Vorgänge in Arnsburg, also die ich auch teilweise hatte durch meine Tätigkeit und dann auch noch Unterlagen, die ich mir so selber zusammengestellt hatte von meinen Recherchen. Die hatte ich so in Ordnern abgelegt und die sind weg. Drei Ordner waren das und Bargeld ist gestohlen worden. Und die Wohnung ist überhaupt nicht durchsucht worden, also es ist nichts verwüstet worden. Und ich habe dann einen Anwalt eingeschaltet und dieser Anwalt, der hat aber dann, den hatte ich also, was heißt eingeschaltet, ich hatte ihn angefragt, ob er das übernehmen könnte und er hat dann gesagt, ich gucke mir das an, war auch gekommen, hat sich das hier angeguckt und dann hat er mir ein paar Seiten geschrieben dazu und dass das keine Aussicht auf Erfolg hätte und hat mir seine Kostennote geschickt. Und hat mich dann, als ich dann sagte, ich habe sie ja gar nicht beauftragt, ich habe ja gar kein nichts unterschrieben und so weiter, da hat er mich dann verklagt am Amtsgericht Arnsburg und hat dann auch Recht bekommen. Da hat er dann einen anderen Anwalt hingeschickt und es geht um 1.000 Euro, die er von mir haben. Ich habe die aber noch nicht bezahlt. Sie hatten den Anwalt gebeten, dass er sich bei Ihnen was ansieht. Ja, ich hatte ihn gefragt, weil ich hatte ja den anderen Anwalt, aber ich habe diesen gefragt, weil ich habe mir irgendeinen aus dem Internet gesucht, aus Hamburg, einen Fachmann für Verwaltungsrecht, weil das ja so ist, die Polizisten hier, die haben mir die Tür offen stehen lassen und haben mich auch nicht angerufen und haben sich völlig falsch verhalten. Und ich kann gar nicht sagen, wer hier, vielleicht war das auch schon vorher, ich kann nicht sagen, was hier passiert ist, ich war nicht da, aber es ist, ich bin definitiv bestohlen worden und finde kein Gehör. Und die Polizei beantwortet mir keine Fragen, ich darf die Akte nicht einsehen, meine Fragen werden nicht beantwortet, ich bin an das Land Schleswig-Holstein verwiesen worden, da hat man die Akte nachher beim Landespolizeiamt in Kiel gehabt, da bin ich hingefahren, da habe ich den Akteneinsicht genommen und ich habe gesehen in der Akte, die haben das überhaupt nichts ermittelt, sondern nur immer von einer Stelle zur anderen, dass sie das bearbeiten und so, aber keiner hat irgendwas überhaupt bearbeitet, sondern nur so formal. Und jetzt haben Sie mir gerade vor 2 Wochen mitgeteilt, dass das jetzt wieder die Polizei in Arnsburg bzw. Groß-Hanstorf bearbeitet. Und der zuständige Dienststellenleiter hat mir mitgeteilt, dass er versetzt worden ist und dass er einen Nachfolger macht. Und also das ist sehr, sehr schwierig da. Also, Sie haben eine zerschnittene Fahrzeugplane und eine aufgebrochene Wohnung. Noch etwas mehr? Abgebrochene Wohnung ist das der schlimmste Schaden, das war ja schon 2011. Dann die Plane hier ist jetzt aktuell, aber das ist ja nicht das erste Mal. Wir haben da auch eine Vollkaskoversicherung, wohlweislich, weil wir mit solchen Sachen rechnen, weil das ja auch schon in der Vergangenheit passiert ist. Aber es passiert nicht ständig, aber es passiert immer wieder. Nun kann man natürlich auch sagen, das ist normaler Vandalismus. Wir können ja nicht beweisen. Wir haben eine Menge, also speziell ich, habe eine Menge Gegner, besonders diesen Herrn, der im Internet immer schreibt und der zu 90% die Sachen alle verloren hat. aber auch schon viel Geld bezahlt hat. Jetzt hat er 3.500 € hinterlegt beim Landgericht, sonst könnte ich vollstrecken, weil er hat eine Vollstreckungsgegenklage gemacht und so weiter. Also das ist ein Riesenkomplex, viele Aktenzeichen und so, ja. Aber unterm Strich ist er weit überwiegend auf der Verliererseite, ist dementsprechend erbost auf mich. Und vielleicht könnte er auch sowas sein, also sowas machen. Er hat auch bei der Polizei gesagt, er würde mir gerne die Fensterscheiben einwerfen. Sein Bruder hat mir gedroht, ich soll aufpassen, wenn ich am Telefon, ich soll aufpassen, wenn ich nachts vor die Tür gehe. Und da gab es ein Verfahren beim Schiedsmann, wo er das zugegeben hat und gesagt hat, er sagt das nicht wieder und ruft mich nicht mehr an und so weiter. Und einer von der CDU aus Großhansdorf, der hat mich auch angerufen, hat mir gedroht und so, das ist alles Was war denn belegt. das? Erzählen Sie mal, was passiert war, als Sie da von so einem Drogendealer gewalttätig angegriffen worden waren. Ja, also die Geschichte ist so, das ist ein gewisser Herr Will. Und Herr Will, also wir haben also die Vorgeschichte ganz kurz. Der Herr Will hatte eine Lagerhalle gemietet, die eine Hälfte, und wir die andere Hälfte von einem Ehepaar auf einem Bauernhof. Die haben eine sehr schöne Lagerhalle und er war schon vor uns dort Mieter. Und wir sind zwar im Jahr 2001 dazugekommen mit der anderen Hälfte. Im Jahr 2007 ist er pleite gegangen. Er hat also Geschäfte gemacht mit Drogen, hat also in Woher Indien wissen Sie und das? Nepal und so ist er einmal unterwegs. Woher wissen Sie das? Wie bitte? Ja, woher wissen Sie das mit den Drogen? Erstmal weiß ich das von ihm selber, dann weiß ich das von seiner Freundin. Und dann weiß ich das auch aufgrund der Tatsache, dass er 4 Jahre deswegen im Gefängnis war. Aha. Sie hat mit dem also eine, die gleiche Halle. Ja, die war in der Mitte geteilt. Und dann? Ist ja 2007 hat er sein Geschäft aufgegeben. Er hatte immer so Möbel, das war aber nur ein Vorwand. Aber in Wirklichkeit handelt er mit Drogen. Aber er hat man muss ja trotzdem sagen, was er beruflich macht, hat er Möbel importiert. Also hat ab und zu mal einen Container kommen lassen aus der Gegend da, Nepal, Indien, weiß nicht wo, da aus dem Bereich jedenfalls, mit Möbeln und die hat er dann verkauft in einem Laden, wo er immer wo er für ein paar Monate ein Geschäft angemietet hat, wo er die Möbel reingestellt hat, die er sonst in dem Lager hatte. Er hatte dann auch monatelang kein Geschäft und hatte die Möbel nur im Lager. Hat dann immer so monatsweise Verkäufe gemacht sozusagen. So, und er hat das Geschäft 2007 aufgegeben. Und dann habe ich gesagt zu dem Vermieter, ich bin interessiert, die gesamte Halle zu mieten und habe das auch. Und nun hatte er aber noch ein paar Möbel stehen und habe mich gebeten, dass er die noch ein bisschen stehen lassen kann. Und er wollte dafür auch ein bisschen Lagermiete zahlen. Das hat er am Anfang gemacht, ein, zweimal und dann nicht mehr. Und naja, ich habe das auch nicht so eng gesehen. Und dann habe ich ihn nach 2 Jahren auf dem Wochenmarkt gefragt, wie das dann nun ist mit seinen Möbeln. Und da hat er gesagt, weißt du was, du kannst von mir aus den ganzen Scheiß wegschmeißen. Ich will davon nichts mehr haben. So, und das habe ich gemacht. Und daraufhin hat er mich verklagt auf eine Summe von 3.000 €, weil ich seine antiken Möbel entsorgt hätte. Und das so, ja. So, und er war ein offiziell Hartz-IV-Empfänger zu dem Zeitpunkt dann. Und da habe ich ihn dann, das hat er mir auf dem Wochenmarkt an einem Imbiss, so ein Würstchen-Imbiss, wo er immer ist, da hat er mir das gesagt. So, und ich habe dann, dazu gab es dann ein Gerichtsverfahren, da hat er dann natürlich entsprechend gelogen. Und ich habe gesagt, also er hat mir das und meine Frau war dabei auf dem Wochenmarkt gesagt. Schriftlich habe ich es aber nicht, dass ich die Sache entsorgen kann. Also, die standen ja auch schon jahrelang im Lager, da konnte er offenbar auch nichts mit anfangen, auch nicht verkaufen. Also weg damit. So. Und das hat er bestritten. So, und dann habe ich nach dem Gerichtsverfahren ihn wieder getroffen auf dem Wochenmarkt und habe versucht, ein Foto davon zu machen, dass er dort ist, weil ich gedacht habe, das könnte hilfreich sein, zu beweisen, dass er sich dort, wo ich behauptet habe, dass er mir gesagt habe, hat, ich kann die Sache entsorgen, dass er sich zumindest dort regelmäßig auch aufhält. Und das hat er gemerkt, dass ich ein Foto machen wollte von ihm und dann ist er auf mich zugelaufen gekommen, weil er hat versucht, mir die Kamera zu entreißen und mich auf den Boden zu stoßen und mich zu verprügeln. So, und daraufhin, da waren genug Leute dabei, aber keiner hat irgendwie geholfen oder irgendwas gesagt. Und sogar die Presse, also die hier vom Hamburger Abendblatt, die einen Sturmanteil machen, die da ihre Redaktionsräume haben, über dem Würstchen stand, die auch da die Würstchen mehr essen, die waren auch gerade da, die haben das auch gesehen. Und keiner will irgendwas bezeugen. Nur ein Zeugen gab es, das ist dieser, der im Internet immer über mich schreibt, der hat am gleichen Tag im Internet geschrieben, über den Vorfall und hat geschrieben, wunderbar, Klaus Schiele hat voll was auf die Fresse gekriegt und das sollten alle Ahrensburger so machen und dem was auf die Fresse hauen. So eine Straftat, so was zu schreiben. Ja. So, und es ist, und ich habe das auch als, das ist der, den ich auch als Zeugen genannt habe, aber den haben sie nicht eingeladen. Weil er hat am gleichen Tag genau über den Vorfall berichtet. Allerdings habe ich nicht auf die Fresse gekriegt, wie er das schreibt, sondern also er hat mich stark geschubst, sodass ich also hingefallen bin. So, und das war der Vorfall und ich habe dann also diesen Antrag gestellt nach dem Gewaltschutzgesetz, Näherungsverbot beantragt und sowas, und das alles abgelehnt. Also erstmal ist das verschleppt worden und dann ist das nachher abgelehnt worden. Ich habe festgestellt, dass die Justiz, dass diese Richter, dass die politisch beeinflusst sind und dass hinter diesen Dingen steckt die CDU. Dieser Herr Will, der mich da angegriffen hat, der ist Mandant der Kanzlei von diesem Herrn Dorsch, der mit Herrn Barschel zusammen und so weiter, mit Herrn Klausen und Herrn Schwarz zusammen seit Jahrzehnten arbeitet. Der und Drogendealer. Wie bitte? Der Drogendealer. Ja, das Ganze, und der schützt den. Und er geht aber nicht selber zum Gericht, sondern er schickt dann seine Anwälte, mit denen er zusammenarbeitet. Also, und er kennt die Richter. Die Richter, die hat er ja teilweise mitgewählt. Also speziell jetzt den Direktor und den Präsidenten des Landgerichts, das ist dieser Krönert. Also die hängen zusammen. Das habe ich recherchiert über Jahre, dass es da Verbindung gibt und dass das nicht so ist, dass die Justiz neutral ist, sondern es ist so, dass die Justiz hier vor Ort... Freundschaftskreis. Ganz genau, ganz genau. Und da gibt es Abhängigkeiten, da will keiner den anderen in die Pfanne hauen, da gibt es, also es ist wirklich so, also man kann das ja immer so allgemein sagen, aber das nützt ja nichts. Man muss es ja wirklich dann auch ganz konkret die Person und die Vorfälle und so benennen können. Und das kann ich. Ich habe da einiges an Material und da war auch einiges in den Unterlagen, die gestohlen sind, aber deswegen habe ich das Wissen ja trotzdem und ich habe auch noch andere Unterlagen, ist ja nicht alles gestohlen worden, nur ein Teil. Also da gibt es ein Netzwerk, ein gefährliches Netzwerk. Und wenn man jetzt als normaler Bürger in Anführungsstrichen sich damit gar nicht beschäftigt und seiner Arbeit nachgeht und sich abends schon Fernseher setzt, hat man da auch nichts zu befürchten. Aber wenn man jetzt irgendwie sich in der Politik einmischt und irgendwie mitreden will und oder Sachen kritisiert und die merken, der könnte gefährlich werden, und das war ich und das bin ich auch immer noch, weil ich war ja als Bürgermeisterkandidat angetreten und mich haben immerhin 2.500 Leute gewählt und das ist ja nun nicht wenig. Das ist ja immerhin schon was in so einer kleinen Stadt. Und deswegen nehmen die mich auch so ein bisschen ernster, als wenn ich jetzt als irgendeiner, der irgendwie mal so meckert oder so, lass ihn doch meckern, heißt das. Ich kenne das ja. Ich war ja in der Fraktion und da kommen ja manchmal auch Leserbriefe von irgendwelchen Bürgern. Und da manchmal haben sie die genommen und haben da mal so ein Stück draus vorgelesen und dann haben sie sich darunter totgelacht und haben gesagt, ab in den Müll damit. Wollen wir uns gar nicht mit beschäftigen. Also so ernst nehmen sie die und die Bürger. Und sie haben ja auch im Internet, stellen sie sich vor von der CDU und dann schreiben sie mir, also die einzelnen. Ja. Schreiben sie mir. Und ich habe vor ein paar Wochen, habe ich 127 CDU-Leute, also alle Führenden in Schleswig-Holstein, also sehr viele, die habe ich alle angeschrieben. Und zwar habe ich die informiert über diese Sache mit dem Tschupilla und über die Gerichtsverfahren. Also ich habe denen nur Fakten mitgeteilt, keine Meinung, keine Polemik, ganz sachlich. Und davon haben nur, von den 127 haben nur zwei geantwortet. Der eine hat geantwortet, das war von einem anderen Kreis, der hat geschrieben, ja, das ist ja in ihrem Kreis, da habe ich nichts mit zu tun. Und die zweite, die ist hier aus Ansbach, die hat geschrieben, also sie hat keine Zeit, sich mit sowas zu beschäftigen, sie hat ein krankes Kind. So, und die anderen 125 CDU-Leute haben nichts geantwortet. So, das stelle ich nur mal so, stelle ich nur mal so fest. Also, Man hält zusammen. ja, also es geht, also es ist einfach so, dass es nicht danach geht, was ist jetzt richtig oder was ist falsch, sondern ich bin in der CDU und deswegen haben wir recht, auch wenn es eigentlich falsch ist. Aber wir sind alle eine Gruppe, wir sind die CDU, wir wollen die Macht, wir wollen bestimmen und deswegen, wenn ein Außenstehender was sagt, was richtig ist, dann hat man dem kein Gehör zu schenken. Und wer sich damit beschäftigt, der greift die anderen an. So ist die Denke. Völlig krank. Ja. So, und was ich, nur mal so ein paar wichtige Eckpunkte, die ich recherchiert habe. Also zum Beispiel gibt es ein Geheimpapier von dem Rolf-Rüdiger Reichardt 1987. Da gab es ja diese Landtagswahl, wo Herr Barschel wieder gewinnen wollte und wo er befürchtete, nicht zu gewinnen, weil der Herr Engholm, ein smarter ehemaliger Bundesbildungsminister, der auch bei den Frauen gut ankam, gute Aussichten hatte, diesmal die Wahl zu gewinnen. Und da hat ja der Barschel, aber eben nicht alleine, sondern gesteuert mit von Rolf-Rüdiger Reichardt, in dessen Geheimpapier stand drin, dass man diesen Barschel in seiner Empfindlichkeit treffen muss und so. Und also wortwörtlich, man muss den Gegner in seiner persönlichen Empfindlichkeit treffen. Und damit ist ganz viel gemeint, nämlich man muss ihn provozieren, man muss ihn verleumden, aber man muss dafür natürlich jemanden finden, der das macht. Und so ist man auf den Pfeiffer gekommen. Und diese Methode Pfeiffer, die wäre ja auch, hätte ja auch funktioniert, wenn Herr Pfeiffer nicht gesprochen hätte, wenn Herr Pfeiffer sich nicht beim Spiegel gemeldet hätte. Und das ist natürlich etwas, was normalerweise auch keiner tut. Aber nur Herr Pfeiffer hat es getan. Und diese Art und Weise zu arbeiten, das ist die Art und Weise, wie die CDU grundsätzlich arbeitet. Und diese Sache mit dem Pfeiffer, das war nur ein Betriebsunfall. Nichts anderes. Das war ein Betriebsunfall. Die hatten den Pfeiffer nicht im Griff. Die haben einfach einen falschen Mann engagiert, der erstmal so getan hat, als wenn er das mitmacht und sogar Ideen gibt und so. Und dann nachher hat er sich mit dem Nilius und dem Schulz und dem Jansen im Hotel Lysia in Lübeck getroffen und denen das alles erzählt, dass er das alles nicht mehr machen will und so weiter. Nur hat dann ja der Engholm geleugnet, dass er davon wusste. Da hat Engholm zusätzlich, also hat er selber auch nochmal gelogen. Deswegen ist er nachher und auch zurückgetreten 1993. So, aber diese Arbeitsweise von der CDU, die ist so. Die arbeiten erstmal manipulieren sie die Presse, dann haben sie ein eigenes Netzwerk, also die Leute, die das machen, die machen das ja nicht, die machen das ja, weil sie Geschäfte, es geht ja, also hier geht zum Beispiel, es könnte ganz konkret das jetzt, also es führt ja alles zu weit, es könnte so viel Verästelung, könnte man ein Buch drüber schreiben, geht es um ein Baugebiet, das mit Absicht verzögert wurde, weil die Beteiligten andere Pläne hatten. Mit einem anderen Baugebiet, also dass sie dann zum Baugebiet gemacht haben und so weiter. Kann ich jetzt nicht so, ist jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall verfolgen die ihre eigenen geschäftlichen Interessen. Und das machen sie knallhart. Knallhart. Und da haben sie die Presse zur Hilfe. Und sie machen das so, dass sie die Leute aus anderen Parteien mit versuchen einzubeziehen in die Geschäfte, sodass kein Gegenwind kommt. So, und die Bürger, die können das erstmal nicht durchschauen, dann sind die Bürger mit sich selber beschäftigt. Man muss das sowieso über einen längeren Zeitraum alles beobachten, sonst hat das keinen Zweck. Man kann also, wenn man das nur kurz beobachtet, dann kriegt man nur Bruchstücke mit, dann fehlen einem die Zusammenhänge. Aber wenn man das über Jahre, so wie ich das ja jetzt mache, genauestens beobachtet, und wenn man dann auch, bei mir ist es auch noch so, wissen Sie, durch meine berufliche Tätigkeit habe ich viel Kontakt auch zu allen möglichen Leuten und mit denen rede ich auch oder da kriege ich auch manchmal Sachen zugetragen, wo ich sage, oh, das ist ja interessant, das, aha, ach so, siehst du mal, ja. Kennen Sie So. die Webseite kriminalstaat.de? Wie bitte? Kennen Sie die Webseite kriminalstaat.de? Ja, kenne ich. War ich mal drauf, glaube ich, ja. Einmal? Nö, glaube ich, schon ein paar Mal habe ich da mal geguckt. Ich surfe ja auch immer viel und versuche, wenn ich recherchiere, Informationen zu finden. Dabei stehen nur die schlimmsten Sachen. Ja. Ich glaube, die Seite, ja, ich glaube, die kenne ich. Ja. Ja, und Sie machen ja auch schon seit Jahren diese CDU-Berichte und vor allen Dingen Videoberichte, nicht? Ich kenne ja den Bericht da von der einen Richterin da, den Sie da im Internet haben. Aber ich kann mir auch nicht alles angucken, weil das erfordert ja auch enorm viel Zeit, wenn man sich dann immer alles anguckt. So. Die Videos sind ja teilweise auch ziemlich lang. Aber es ist alles sehr interessant und es ist vor allen Dingen sehr erschreckend. Und der Punkt ist aber irgendwie, dass man sich dann fragt, also ich meine, die Fakten, im Grunde genommen liegen die Fakten auf dem Tisch. Ja, es wird also gemauschelt und vertuscht ohne Ende. Ja, es gibt viele Geschichten und diese falschen Doktortitel von Gutenberg und von Frau Schawan und so. Ich meine, das sind ja nur, ist ja nur die Spitze. Ich habe zum Beispiel hier einige Richter mal, einige Leute mal mir vorgenommen und mir die Doktorarbeiten durchgelesen. Zum Beispiel von einem Dr. Felix Barbiez, der ist Richter am Amtsgericht Arnsburg und ist ein junger Richter, der Strafrecht macht. Und er hat mir seine Doktorarbeit angeguckt. Da ist überhaupt keine Schöpfungshöhe drin. Der hat einfach nur was zusammengeschrieben, aus Büchern, hat die auch alle angegeben, korrekt. Aber wo ist da die eigene Idee? Also ich meine, es ist natürlich auch schwer, als jemand im Justizbereich jetzt eine Doktorarbeit zu schreiben. Da kann man ja nicht jetzt so leicht, sag mal, wie als Ingenieur oder so, irgendwas Neues sich ausdenken, weil die Gesetze sind ja alle da und man kann ja keine neuen Gesetze erfinden oder so. Muss man schon irgendwelche Ideen, aber das hat er nicht. Er hat einfach, es geht um Befangenheit in der Verwaltung, darüber hat er eine Doktorarbeit geschrieben. Ist auch so vom Thema ganz interessant, aber er hat es einfach nur zusammen. Er hat also praktisch nur eine Fleißarbeit gemacht. Also wie wenn ich in die Bibliothek gehe und mir die Bücher zusammenstelle und dann aus jedem Buch mir dann was raussuche und das auch korrekt angebe, das mit Zitat und so, also wo das herkommt. Aber wo ist da die eigene Leistung, außer der Leistung, dass ich das alles zusammensuche? Das ist für mich keine ausreichende Arbeit, um zu sagen, das ist eine Doktorarbeit. So. Und ich habe das dann auch mal dem da mitgeteilt und so, aber die antworten darauf natürlich also auch nicht dann. Ist auch kein Interesse. Also da sind nur jetzt so hervorragende Persönlichkeiten wie Gutenberg, Schawan, so die in der Öffentlichkeit stehen. Wenn die einen Doktortitel haben und der stimmt nicht, gut, dann interessiert das die Leute. Aber was meinen Sie, wie viele Doktortitel sonstige Leute haben, die also auch genauso, ja, so eigentlich nicht wert sind. Ne? Aber es interessiert keinen, dass sich damit auseinanderzusetzen. Warum? Also, aber dass Sie die CDU, Sie sind ja jemand, der die CDU kritisiert und auch sagt, denen kriminelle Energie vorwirft, das tue ich im Prinzip auch bestimmten Leuten gegenüber, ja, dem Bismarck gegenüber. Moment, Moment. Sie haben sehr viele angeschrieben und wer nicht zurückschreibt, der ist einverstanden. Der ist natürlich auch dadurch ein Stück kriminell. Und bei der Größenordnung darf man bei solch einer Partei nicht mehr mitmachen. Die Leute setzen sich dafür ein, dass bundesweit Menschen in Folterpsychiatrien zwangsbehandelt werden. Das Ja, heißt, auch richtig. daran sterben. Ja. Man darf einer solchen Partei nicht angehörig sein und ganz gut gelaunt dann solche Dinge mitmachen, wie sie vor über 60 Jahren auch schon mal angefangen haben. Ganz genau. Ja, ich beschäftige mich auch viel mit der Geschichte, speziell mit der Geschichte des Dritten Das war doch Reiches. damals auch ganz normal. Da gab es eine Reichsmarkbelohnung für die Meldung eines erbkranken Kindes. Und dann bekamen die Eltern einen Brief, man wolle nur das Beste für das Kind, es vor dem Siechtum bewahren und man solle sich informieren, wie man die Kosten für den Transport des Kindes in die Vernichtungsanstalt zusammenbekommt. Und ja, dann wurden die Kinder wohl dort vernichtet. Naja, das Vergast. ist alles grausam und schrecklich und ich beschäftige mich auch mit diesem Thema einigermaßen intensiv. Es gibt ja auch seit einigen Jahren dazu immer ganz gute Dokumentation auf dem Sender Phoenix zum Beispiel, wo man viele weitere Informationen kriegt oder auch Zeitzeugen. Diese ganze Geschichte des Dritten Reiches und wie es dazu kam, habe ich zum Beispiel in meiner Schulzeit gar nicht vermittelt bekommen. Und ich bin da auch sehr, sehr, sehr kritisch. Und mein Vater soll ein Nazi gewesen sein, der ist 1964 gestorben. Und meine Mutter, die noch heute lebt, die ist 94. Also mit der kann man über dieses Thema gar nicht reden, weil meine Mutter hat mich von klein auf immer geimpft und gesagt, Politik verdirbt den Charakter, fang bloß nie mit Politik an. Und Ja, ich, es könnte aber auch umgekehrt sein, ne? ja, richtig. Und ich habe erst in späten Jahren, in den 40er Jahren überhaupt angefangen, mich mit Politik zu befassen, bin dann in die CDU gegangen und ich bin eigentlich ganz dankbar, dass ich das so gemacht habe, mir selber gegenüber, weil ich habe da wirklich Erkenntnisse gesammelt und ich habe da wirklich ein Fazit auch gezogen für mich und daraus schöpfe ich meine jetzige Position, die ich habe gegenüber Leuten, die Macht anstreben, Leuten der CDU, aber ich bin auch anderen gegenüber kritisch. Hatten Sie mal daran gedacht, eine eigene Partei zu gründen? Gedacht habe ich daran mal, aber also, ich sehe da keine Chancen. Wieso keine Chancen? Andere haben es auch geschafft. 7 Leute reichen für den Anfang. Ja, also man braucht aber dafür vor allen Dingen zunächst mal dann auch Geld und Zeit, um das dann auch hochzuziehen. Aber nicht viel Geld und Zeit habe ich zum Beispiel. Also und vor allen Dingen man braucht vernünftige Mitstreiter. Ja. Es ist natürlich auch immer so, dass man dann leicht wieder in Querelen, es finden ja in jeder Partei Machtkämpfe auch statt. Also auch wenn man jetzt eine neue Partei macht, dann auch dann kommt, man sieht es bei den Piraten, also wie die, also untereinander sich teilweise auch bekämpfen, weil es ja auch dann immer darum geht, wer hat jetzt hier das Sagen und so. Und diese Kämpfe möchte ich eigentlich nicht führen, weil mich interessieren eigentlich nur die Inhalte. Und meine Haupttriebfeder inzwischen, seit einiger Zeit schon, ist in der Tat daraufhin mitzuwirken, dass sich vor allen Dingen solche Dinge wie die im Dritten Reich auch nicht ansatzweise wiederholen. Und was Sie gesagt haben mit dieser Zwangspsychiatrisierung, Leute in die Psychiatrie nehmen, da gibt es ja einige Fälle. Da gibt es Ja, ja zum Beispiel, 200.000 jedes Jahr. ja, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, das kann ich nicht sagen, aber ich weiß, es gibt solche Fälle. Es gibt ja auch Fälle, dass Leute zu Unrecht im Gefängnis sitzen oder im Gefängnis saßen, 5 Jahre und verschieden. So Ralf Witte zum Beispiel, gibt es einige Fälle, die ich namentlich jetzt nennen könnte. Oder hier Dr. Niehenke, die Geschichte kennen Sie vielleicht. Ja, der hätte aber auch nicht nackt rumlaufen brauchen. Ja, aber das ist kein Grund, ihn deswegen einzusperren, weil er Adressbuchbetrüger Adressbuchbetrüger nennt. Also diese Diskussion führe ich mit meiner Frau immer. Wenn, also ich habe zum Beispiel jetzt, ich verfolge, im Moment mache ich es nicht, aber ich habe jahrelang am Amtsgericht, vor allen Dingen am Amtsgericht, Gerichtsverhandlungen verfolgt. Ich bin also dann zum Gericht gegangen, weil ich mal einen freien Tag hatte, und bin da hingegangen. Ich wusste nicht, was läuft, und dann habe ich geguckt auf die Terminrollen, was läuft hier. Und dann, was interessant war, bin ich rein, ich wusste von nichts und habe mir das angehört und habe das auch teilweise mitgeschrieben. Und im Laufe der Zeit, obwohl ich dann auch ein bisschen verstanden habe, wie das alles funktioniert und so, habe ich festgestellt, dass dort Sachen stattfinden, dass dort Leute verurteilt werden, die einfach nicht verurteilt werden dürfen, also bei Strafsachen jetzt, die nicht verurteilt werden dürfen, weil sie einfach nicht schuldig sind. Davon bin ich überzeugt. Und da habe ich einen ganz konkreten Fall. Da ist jemand verurteilt worden, weil er für 1,5 Jahre Bewährung wegen Vergewaltigung, der hat nichts gemacht. Und die Zeuginnen, das waren so junge Mädchen, die haben den mit Absicht reingelegt. Und ich habe das gehört, wie die das auf dem Flur besprochen haben teilweise. Und dann habe ich mich als Zeuge gemeldet. Und dann gab es eine Berufungsverhandlung in Lübeck. Halt, sagen Sie mal, was haben Sie auf dem Flur denn da gehört? Was haben Sie denn da besprochen und gesagt? Was die sagen, wenn die Richter dann fragt, was die dann zu sagen hat. Die eine junge Frau ist also angeblich vergewaltigt worden in seiner Wohnung. Sie war damals 14 und er war so 21, schon volljährig. Und sie war bei ihm im Bett und sie war noch Jungfrau und er hat sie also dann in die Jungfahrt und irgendwie tat ihr dann was weh und dann hat sie gesagt, dann hat er aber weitergemacht, obwohl ich gesagt habe, mir tut es weh. Und hat mich an den Armgelenken festgehalten. Sie hat aber auch dann nicht gleich danach sich bei der Polizei gemeldet, sondern wochenlang gar nichts gemacht, hat sogar mit ihm nochmal geschlafen, was sie auch zugegeben hat. Und die ganze Geschichte ist von daher unglaubwürdig schon mal. Und dann hat diese Freundin, der sie das erzählt hat, sie gedrängt, zur Polizei zu gehen und eine Strafanzeige zu stellen und war dann auch bei der Verhandlung. Und hat dann auf sie eingeredet, was sie sagen soll. Also wenn die Richterin dich fragt, wie sie dann antworten soll. So, das habe ich gehört. Und ich wusste noch gar nicht, worum es geht. Ich war da nur zufällig, wie Ja. immer in den Verfahren. Und der Mann, der hat gesagt, ich habe nichts gemacht. Die war bei mir in der Wohnung, sie war oft bei mir in der Wohnung. Und wir haben nur ferngeguckt und irgendwann waren wir dann im Bett gelandet. Und sie wollte gerne auch mit mir Ja, ist auch schlafen und ich egal. auch mit ihr und so. Und was ist derzeitig mit Scientology und diesem Graf? Ist das alles geregelt? Also mit dem Graf hatte ich ja gesagt, das Gerichtsverfahren ist beendet. Also was seine Klage angeht, hat er sozusagen verloren. Auch die Verfügung ist aufgehoben worden. Mit Scientology hatte ich kein Verfahren. Ich hatte auch kein Verfahren mit diesem Herrn Manthey, sondern eben nur dies mit dem von Bismarck. Und ich greife eigentlich im Grunde genommen Scientology auch nicht an. Also mir ging es ja nur darum, ich bin kein Befürworter von Scientology, aber ich war damals ja in der CDU. Und ich hatte das Problem, die CDU hat ja Positionen, also offiziell jedenfalls hat die ja bestimmte Positionen, also christlich, fürs Gemeinwohl, auf Basis der Demokratie und der Verfassung und sowas alles natürlich. Und die Scientologen haben ja andere Positionen. Also soweit mir bekannt, bekämpfen die das System, wenn das so stimmt, wenn meine Informationen stimmen. Die wollen eine andere Gesellschaftsordnung, also das passt nicht zusammen. Und das war meine Frage gewesen. Das wollte ich nur für mich geklärt haben, damit ich weiß, wie die CDU dazu steht. Und diese Aussage wurde bis heute nicht beantwortet, weil eben da Geschäfte gemacht wurden. Vielleicht auch heute noch werden. Und das ging auch gar nicht um die Inhalte des Wahlprogramms oder des Grundsatzprogramms geht, sondern es geht ihnen um ihre Geschäfte und sie benutzen die CDU eben als Partei, um über diesen Wege Macht zu bekommen und dann ihre Geschäfte besser regeln zu können, weil das geht ja da eben auch um Baugenehmigungen und solche Sachen. Und das können sie ja dann alles steuern. Gibt es denn heute noch im Internet etwas darüber zu lesen? Darüber im Internet was zu lesen gibt. Nee, eigentlich wenig. Also teilweise. Also dieser Mensch, der über mich schreibt, der hat die Seite www.szene-arnsburg.de. Der schreibt teilweise auch darüber und auf seiner Seite schreibt auch ein Architekt, der hier in einer angrenzenden Gemeinde wohnt. Ein Herr Lange, der schreibt auch von Korruption und solchen Sachen, aber die gehen dann gegen mich gerichtlich vor. Die schreiben das nur im Internet. Und mein Blog ist im Moment kaputt. Ich habe da die Jahre seit 2000, Mitte 2009 habe ich darüber auch immer wieder mal was geschrieben. Ja. Und ich habe vor allen Dingen habe ich auch den Bürgermeister angeschrieben und auch den Hauptausschuss habe ich jetzt gerade wieder angeschrieben und ich stelle immer Fragen. Also ich stelle immer Fragen und ich kriege nie Antworten. Und der Bürgermeister hat meine E-Mail-Adresse, also ich schreibe immer sachlich, also keine Beleidigung und so, das mache ich auch nicht, will ich auch nicht. Ich schreibe immer sachlich, aber diese Fragen sind natürlich, die haben es natürlich in sich, die sind natürlich schon, die stören die. Und da hat er jetzt schon seit einem Jahr meine Internetadresse gesperrt. Also dann schicke ich meine Fragen, wenn ich dann ab und zu, stecke ich da meine Frage hin, so per Fax oder per Post, aber ich kriege da nie eine Antwort. Also der kriegt die alle, aber die antwortet einfach nicht. Und das hat auch schon die Vorgängerin gemacht. Die Vorgängerin war auch korrupt. Und da habe ich auch dazu Fragen gestellt und die hat mir dann ein paar Mal geantwortet, aber hat dann auch mich beleidigt und so. Also es ist erschreckend, wie Leute, die Machtposition haben, wie die ihre Macht ganz teilweise auch offen missbrauchen und wohl wissend, es passiert nichts. Und Leute aus der Verwaltung oder aus der Justiz per Staatsanwalt anzugehen oder so, aussichtslos. Da steigt keiner ein. Ich habe das alles versucht. Ich habe Strafanträge gestellt schon ein paar Mal. Und ich habe jetzt einen Strafantrag laufen gegen den Präsidenten des Landgerichts Lübeck. Mal sehen, wie die darauf reagieren. Aber erfahrungsgemäß ist das außerordentlich schwierig. Also wahrscheinlich, möglicherweise ist Ihr Vorschlag, eine Partei zu gründen, also das Ganze auf politischem Wege zu verändern, die einzige Möglichkeit. Also in dem bestehenden System, also vor allem, wenn man das mit CDU-Leuten zu tun hat, was zu ändern, wahrscheinlich, also als Einzelkämpfer, also schwer. Ja, man hat doch als Partei die guten Möglichkeiten, sich in die Fußgängerzone zu stellen und auf großen Kundgebungen auch sich dahinzustellen. Als die Angela Merkel in Kassel war, war die Fußgängerzone fast erfüllt von Konkurrenzparteien. Ja. Der Reihe nach habe ich sie da gesehen. Auch Piraten, Linke, Grüne und wer weiß was alles. Und die haben alle ihre Kundschaft gehabt. Das ist der große Vorteil. Das kostet nicht viel Geld. Naja, also ich habe schon viel Geld ausgegeben. Also ich habe wirklich für eine einzelne Person, obwohl ich habe natürlich auch ein bisschen Unterstützung gehabt, so von ein paar Freunden. Aber insgesamt kann man sagen, natürlich unterm Strich Einzelkämpfer, ja. Dafür habe ich schon also sehr viel geleistet an Geld, an Zeit und vor allem einstecken müssen an Beleidigung und Verleumdung. Und vor allen Dingen ist es ja auch so, wenn man eine Firma hat und man kritisiert dann in der Politik die Mächtigen, die Herrschenden, dann denken die sich schon was aus, wie sie einen klein kriegen. Und da gehen sie einen dann an der Firma an, dann, dass man dann weniger Aufträge kriegt, dass sie einen wirtschaftlich kaputt kriegen. Und wenn man wirtschaftlich kaputt ist, dann kann man ja auch nicht mehr politisch so viel leisten. Dann hat man ja Probleme. Und das versuchen die seit vielen Jahren bei mir zu machen, mich wirtschaftlich kaputt zu machen. Das ist ganz offensichtlich. Mit verschiedenen Mitteln. Mit diesem Herrn Wühl, der mich da angreift, der mich verklagt. Ich habe auch noch andere Klagen bekommen von Leuten, also ausgedachte Klagen, ja. Und auch ausgedachte Strafverfahren. Auch. Ich hatte auch noch ein anderes Strafverfahren wegen Betruges. Da bin ich sogar vom Amtsgericht wegen Betruges verurteilt worden. Und erst in der Berufung hat selbst der Staatsanwalt dann gesagt, der ganz vernünftig war, also ich beantrage Freispruch für Herrn Scheele. Da war ich verurteilt worden wegen Betruges, weil ich einen Umzug nicht gemacht habe. Und ich habe den Umzug nicht gemacht, weil ich wegen einer Notoperation im Krankenhaus war und die Kundin telefonisch nicht erreichen konnte. Und die hat dann gleich Strafantrag gestellt und so weiter. Und die Staatsanwaltschaft hat das verfolgt. Und für die war das offenbar ein willkommenes Fressen. Also die kennen mich alle da wahrscheinlich bei der Staatsanwaltschaft, jedenfalls einige. Und auch die Richter kennen mich. Also ich habe jetzt ein Schreiben bekommen im Zusammenhang mit einem der Verfügungsverfahren. was noch nicht beendet ist, wo es noch einen Widerspruch gibt. Hier war das die Vollstreckungsabwehrklage von diesem Herrn, der im Internet schreibt. Und da hatte ein E-Mail-Verkehr von der Vorsitzenden der CDU in Arnsburg, wo sie an die Kollegen vom Vorstand schreibt und schreibt, ja, den Schädel, den kennen wir ja und ab in den Müll damit. Und das nimmt Bezug auf, also die hatte ich auch angeschrieben, als eine von den 127 Personen, die ja im Internet auffordern, schreiben sie mir, ja, und informiert über diese Gerichtsverfahren in Hamburg. Da gibt es ja diesen sehr schönen Bericht, den der Herr Schillige darüber gemacht hat. Ja. Vom 9.11.2012, da war das Gerichtsverfahren. Und da, also da bin ich inzwischen, also das Gerichtsverfahren in Lübeck ist ja so, also da war es ja so, ich habe ja zunächst mal den Herrn Dr. Krüger als Anwalt gehabt, als Medienanwalt, den Kollegen von Herrn Schwenn, den Kachelmann-Anwalt. So, der Dr. Krüger, der ist jemand, der in Hamburg normalerweise eher Kriminelle vertritt. Und zwar medienrechtlich. Also es geht darum, dass die kriminellen Machenschaften seiner Mandantschaft nicht im Internet thematisiert werden. So, und da klagt er ja unter anderem sogar gegen Schelicke, weil Schelicke ja über die Gerichtsverfahren berichtet und dann praktisch über diese Dinge auch erzählt. So, und das sind Dr. Klär, das ist Ulrich Massé und das sind noch ein paar andere, so ein paar noch. So, und dieser Krüger, das war dann auch mein Anwalt. Und der hat dann Verfügung beantragt. Und da gab es dann fünf Verfügungen gegen diesen Schubiller, der über mich im Internet schreibt. Und dann hat das Gericht gesagt, so, jetzt machen wir nicht mehr, jetzt wollen wir mal sagen, wir machen eine Mediation. Weil das sind ja so viele Sachen, also irgendwie ist das ja so viel, da müssen die sich mal an einen Tisch setzen. So, und diese Mediation ist gescheitert. Also die fand gar nicht statt, weil ich gesagt habe, ich setze mich nicht mit einem Anwalt an einen Tisch, der mich ins Gefängnis gebracht hat durch eine Lüge. Nämlich der Anwalt von dem, der heißt Schupilla, ist der gleiche Anwalt wie der von Bismarck, witzigerweise. Das ist Dr. Dunkel, der Schwager von Claudia Schiffer. Das ist der Anwalt. So, und mit dem setze ich mich nicht an einen Tisch. So, da ist die Mediation gescheitert, das hat eine ganze Zeit gedauert, aber dann hat der Dr. Krüger mir das Mandat gekündigt. So, und das war ein sehr merkwürdiger Vorgang. Also ich vermute, der ist vielleicht bestochen worden oder unter Druck gesetzt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er mir ohne Grund das Mandat gekündigt. Er hat eigentlich Mandantenverrat begangen. So, und dann habe ich ja diesen anderen Anwalt, diesen Herrn Reinicke, gekriegt, über Herrn Schelicke. Er hat gesagt, der Herr Reinicke ist ein guter Anwalt, nehmen Sie den. Kenne ich. Habe ich den genommen. So, und bearbeitet die Sachen jetzt auch. So, und es war ja eine Pause von einem Jahr. So, und also da passiert noch ganz viel. Also vor allen Dingen dieser Schubiller, der schreibt immer noch weiter, hat ja auch mir gegenüber Unterlassungsverpflichtungserklärung abgegeben, hat auch Beschlüsse anerkannt und also da gibt es ja auch dann den Punkt, dass man eine dass eine Vertragsstrafe zusteht, wenn er jetzt also verstößt gegen seine Unterlassungsverpflichtungserklärung oder auch gegen diese Beschlüsse. Und das hat er jetzt gerade gemacht. Jetzt hat er gerade wieder geschrieben, dass mir beim Wassertrinken der Klodeckel wohl zu oft auf den Kopf gefallen ist. Und er hat auch wieder mein Wahlplakat mit einem Arsch, also hat er einen Arsch. Vielleicht hat er aber einen anderen Webseitenbetreiber, der es für ihn macht. Nee, das macht er selber. Der hat eine eigene Seite. Ja, wissen Sie aber nicht. Es gibt doch Tricks. Ja, theoretisch ist das möglich, was Sie sagen. Ja, man muss ja den Webseitenbetreiber dafür belangen. Er ist der Inhaber und hat einen Kriminellen als Betreiber. Theoretisch ist das machbar. Ja, theoretisch ja, aber in der Praxis ist es hier nicht so. Also er steht da auch zu, also er schreibt das so. Ja, bisher. Wie bitte? Bisher. Ach so, ja. Sie wissen ja nicht, aber beim nächsten Mal sagt, das war ich nicht. Möglich ist alles, Herr Pohlmann, vielleicht. Ja. Bisher hat er das nie so gesagt, dass er irgendwas nicht war, sondern es steht dazu, dass er mich verleumdet und beleidigt und er findet das irgendwie gut. Er macht es aber auch nicht nur mit mir. Ich bin zwar sein größtes Opfer, er macht es aber auch mit anderen. Also er beleidigt alle möglichen Leute und verleumdet die. Und die anderen Leute, soweit ich informiert bin, reagieren darauf nicht. Bis auf einige wenige, wo mir was bekannt ist, aber die sind auf jeden Fall nicht vor Gericht gezogen, soweit mir bekannt ist. Dass einige reagiert haben, das ist mir bekannt. Er schreibt es ja dann auch noch ganz stolz auf seine Internetseite hin, teilweise, wenn jemand reagiert und macht sich darüber lustig, dass die sich darüber beschweren, dass er sie verleumdet und beleidigt. Das ist völlig, irgendwie stellt man sich auch immer wieder die Frage, ist der Mann vielleicht auch krank? Ja, aber. Man kann in dem Sinne nicht krank sein. Wenn man krank ist, muss man daran entweder sterben können oder seinen Gesundheitszustand verschlechtern können. Aber Ja. dafür, dass man Lust an sowas hat, kann man nicht krank sein. Sonst wäre ja auch der Gegner krank, wenn er sich dagegen wehrt. Ja, Sonst richtig. wäre man wieder auf der Richtung Psychiatrie. Ja, Geht ja so nicht. das ist, naja, also über mich wird das behauptet, also sein Anwalt hat mal vor Gericht gesagt, ich wäre krank, psychisch krank und so. Und also da muss man auch aufpassen, dass man da nicht auf diese Schiene geschoben wird. Wenn man ein politischer Gegner ist, weil das war ja in der Geschichte der Menschheit, speziell jetzt in dem Kapitel 33, 45 so, dass politische Gegner eben als psychisch Kranke hingestellt wurden und dann ab in die Zwangspsychiatrisierung und so weiter, ja. Diese Gefahr ist ja, also Sie haben ja selber gesagt, heute wird es auch noch gemacht. Sicher. Nur heute, ich meine, wir haben ja das Problem, ich weiß nicht, ob das früher anders war, da mache ich mir immer Gedanken drüber. Über die, ich meine, über die Öffentlichkeit, ja, über die normalen Menschen. So. Wir wissen doch alle, dass es viele, viele Vorgänge gibt im außerpolitischen Bereich, also im Bereich der normalen Kriminalität, wo die Leute weggucken. Also zum Beispiel Dominik Bauer. Der hat nicht weggeguckt da, dieser Mensch da in München, der da eingegriffen hat und dann totgeprügelt wurde. Das kommt noch hinzu, dass man also auch weiß, also wenn ich mich einmische, wenn ich jemandem helfe, dann hat das für mich zumindest den Nachteil, ich muss vor Gericht dann aussagen, vielleicht werde ich auch noch zusammengeschlagen, weil ich sage, ich will lieber gar nichts sehen und hören, ich gucke weg. Diese Gefahr oder diese Einstellung ist doch weit verbreitet. So, und wenn man jetzt in den politischen, in den kriminellen politischen Bereich geht, dann ist man ja noch mehr gefährdet. Dann die Leute haben ja noch Macht, sie haben ja noch politische Macht. Oder Richter, ich meine, wie viele Leute haben Angst vor dem Gericht? Die wollen da gar nicht überhaupt erst hingehen zum Gericht. Die gucken sich vielleicht im Fernsehen Gerichtssendungen an, aber die gehen noch nicht ins Gericht. Ich habe seit Jahren immer wieder Gerichtsverfahren verfolgt am Gericht. Da sind überhaupt keine Leute, obwohl die Verhandlung ist öffentlich. Da sind überhaupt keine Ja. Leute, außer bei gewissen Strafverfahren, die ein gewisses Aufsehen erregen. Nein, bei solchen, die in der Zeitung angekündigt werden. Genau. Und ansonsten sitze ich da alleine. Und dann gucken mich manchmal die Anwälte an und sagen, wer sind Sie denn? Was machen Sie hier? Und so, dabei, ich bin da keiner Rechenschaft schuldig. Das ist eine öffentliche Verhandlung. Aber die sind das nicht gewohnt, dass da einer sitzt. Und dann, ich setze mich dann nach vorne in die erste Reihe, habe einen Koffer dabei und hole mein Schreibzeug raus und schreibe das mit, was die reden. Und die sehen das. Und dann denken die, was ist denn das für einer? Ist das doch kein Reporter? Was führt denn der im Schilde? So, und da habe ich auch schon von Richtern, die Richter, ich meine, jetzt kennen die mich ja inzwischen alle, obwohl da kommen ja auch immer wieder neue, die kennen mich dann nicht. So, aber ich bin auch nicht immer da, ich bin nur manchmal da. Und da kommen dann manchmal auch so Fragen oder teilweise auch Bemerkungen, ja. Die wollen, ich habe also einen Gerichtsprozess, der im Jahr 2011, 2012 lief am Amtsgericht. Da ging es um zwei angeklagte Ärzte, einen Chefarzt und eine Assistenzärztin. Und zwar war der Grund, eine Frau ist verblutet im Krankenhaus Oldesloe nach einer Geburt. Frauen bluten dann ja immer noch oft nach, und wenn das nämlich gestillt wird, dann können die auch durchaus mal verbluten. Und die war verblutet. Und dann ging es darum, Schuld und so weiter. Ja, die waren angeklagt wegen Unterlassung und so weiter. Und da gab es dann auch 8 Verhandlungstage, und das habe ich also alles verfolgt und alles protokolliert auf 400 Seiten. Ja, und hat das auch im Internet geschrieben, und zwar wortwörtlich, Frage, Antwort und so. Also so wie Schelige das macht. So, und sowas stört die Beteiligten in der Regel, weil, also aus verschiedensten Gründen stört die das. Also ist man nicht gern gesehen, wenn man in dieser Form eines Protokolls berichtet. Da ist ja mal, also mein, dieser Bericht ist zum Beispiel genauer als das Gerichtsprotokoll. Ja. Ja, weil das Gerichtsprotokoll, das schreibt ja immer nur eine Angestellte mit, so wie sie meint. Außer es sagt einer, ich möchte gern, dass das ins Protokoll kommt. Aber wenn das nicht gesagt wird, dann schreibt die mit, wo sie meint. Das ist wichtig. So, und das ist nachher das Protokoll. Und am Ende gilt ja immer nur, was steht im Protokoll und nicht, was wurde sonst gesagt. Das ist dann nicht mehr interessant. Das findet keine Berücksichtigung im weiteren Fortgang mehr dann. Naja, also ich beschäftige mich mit der Justiz ziemlich ausführlich, also auch jeden Tag, auch aufgrund meiner eigenen Verfahren und auch natürlich aus allgemeinem Interesse. Und das allgemeine Interesse beinhaltet also auch zu einem ganz wesentlichen Teil meine Meinung, dass an der Justiz große Fehler bestehen und schon im System selber Fehler bestehen. Und zum Beispiel ist ein ganz wesentliches Element, was fehlerhaft ist, der Zwang, der Anwaltszwang. Dass man also ab Landgericht gezwungen ist, einen Anwalt zu beauftragen, wenn man vertreten sein will. Sprich ab 5.000 Ja, Euro ist aufwärts aber muss ich einen alles Anwalt nehmen. beabsichtigt, dann ist es weniger Fehler, sondern vielmehr ist es eine List, eine Arglist. Ja, kann man auch so für eine Person Auch bezeichnen, ja. eine Beihilfe. Ein Ja. Fehler ist ja etwas, was falsch ist. Es ist falsch, ja. Ja, für etwas, nein, es ist beabsichtigt und es ist bewusst gemacht, dann ist es nicht falsch. Ja, Falsch ist etwas, was zum Beispiel heißt, 5 plus 4 sind 19. Das ist falsch. Aber wenn es heißt, wir brauchen ein Mittel, um gewisse Menschen vor Gericht verlieren zu lassen, dann ist es richtig, diesen Anwaltszwang einzuführen. Für die Absicht zählt das. Es ist zwar richtig, aber es ist eine Arglist. Und es ist eine Art der Diabolie, kann man sagen. Ja, ist richtig. Kann ich voll unterschreiben. Ist noch besser sogar formuliert, als wenn man jetzt sagen würde, ein Fehler. Es ist eine Tücke, beabsichtigte, eine Tücke. ja, genau. Und diese Tücke, das ist für mich, also nennen wir das, also ich habe es jetzt eben falsch genannt, Sie nennen es Arglist, also ist wahrscheinlich Ihrer Formulierung sogar noch besser. Man könnte auch sagen, Machtausübung der Herrschaftsklasse, die führt dazu, dass man auch ohne Anwalt, am Amtsgericht kann man ja ohne Anwalt noch agieren, dass man also auch schon dort ohne Anwalt schlechte Karten hat. Und ein Mittel habe ich aber entdeckt, zusammen mit Herrn Schelicke, wie man da so ein bisschen doch Erfolge erzielen kann, um ihnen das ein bisschen schwerer zu machen. Und das ist das Mittel des Befangenheitsantrages. Und das haben wir also gemeinsam einmal durchgezogen, auch mit Herrn Reinicke zusammen dann. Also, und auch Erfolg gehabt. Ich habe inzwischen einen Beschluss seit einiger Zeit, seit einem Jahr, der besagt, dass eine bestimmte Richterin grob willkürlich in krasser Missdeutung der ZBO gehandelt hat. Und wir haben also Recht bekommen mit der Befangenheit. Ja. Nur das Problem ist, das bezieht sich immer dann nur auf diesen einen Einzelfall. Und wenn die Richterin einen anderen Einzelfall, es sind ja immer alles Einzelfälle, das ist ja der Trick auch, ist einer der Tricks. Es sind alles Einzelfälle. Und jeder Fall ist für sich zu bewerten. Und kein Fall kann mit dem anderen verglichen werden. Und wenn ich jetzt in einem Fall einen Befangenheitsantrag erfolgreich durchgezogen abgezogen habe, heißt das nicht, dass die Richterin in anderen Fällen nicht korrekt arbeitet, auch wenn sie es macht. Dann müsste man das da wieder so machen. Also es ist ein ganz schwieriger Acker, der da zu pflügen ist, wenn man da anfängt zu pflügen, mit vielen Steinen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass in vielen Fällen bei Gericht ein faires Verfahren nicht gegeben ist. Von vornherein nicht gegeben ist. Und das hat wieder viele Gründe. Einmal teilweise politischen Einfluss, wenn Leute betroffen sind, die in der Politik tätig sind oder so. Dann hat es eine soziale Komponente. Leute, die Hartz-IV-Empfänger sind, verlieren tendenziell. Leute, die die Gesellschaft tragen, die also guter Unternehmer sind oder die irgendwelche Stellung haben, Arzt, Apotheker, irgendwie sowas, die gewinnen tendenziell. Das bezieht sich sogar, und da habe ich konkrete Beispiele für, auf Bußgeldbescheide, gegen die Widerspruch erhoben wurde. Da habe ich mal beobachtet, wie ein Geschäftsführer eines BMW-Autohauses in einer gleichen Sache, wurde die Sache niedergeschlagen, und danach war ein Verfahren von einem LKW-Fahrer, das war der vergleichbare Sachverhalt, und da wurde dem Widerspruch nicht stattgegeben. Da wurde dann, also da gab es dann den Beschluss, er muss zahlen. So, das war nur ein direkter Vergleich, also die soziale Komponente. Und dann kommt natürlich dazu das Interesse der Richter selber, nämlich Karriere zu machen. Was ja nicht alle sicherlich, aber viele oder einige vorhaben. Und gerade die mit dem Doktortitel, aber auch andere. Und dafür ist es sinnvoll, wenn sie die Fälle nicht jetzt gründlich bearbeiten, sondern es ist viel, viel sinnvoller, was die Karrierechancen betrifft, der Richter, wenn sie möglichst viele Fälle erledigen. Das heißt, bei Zivilverfahren drängen die auf den Vergleich, und bei Strafverfahren versuchen die auch, das möglichst schnell zu erledigen. Ja, beim Vergleich gibt es auch mehr Geld. Ja, oder nach § 153 der Strafprozessordnung einzustellen. Also ich war ja hier in diesem Berufungsverfahren gegen diesen zu Unrecht verurteilten Vergewaltiger in Lübeck, und plötzlich, da ist ja immer eine Kammergericht, sind ja immer drei Richter, und da war plötzlich der eine Richter, den kannte ich, der war auch kurz vorher am Amtsgericht, da habe ich ihn immer am Amtsgericht beobachtet. Der hat Strafe- und Zivilsachen gemacht und hat die immer sehr schnell abgearbeitet. Er hatte ganz viele Verfahren. Ich habe ihn auch mal gefragt, sag mal, Herr Ulrich, wie schaffen Sie das so viel? Sie machen ja am allermeisten Verfahren und so. Wie schaffen Sie das bloß? Und dann war ich nachher in Lübeck, und dann haben sie den befördert, weil der so viel schafft. Also das spielt eine große Rolle offensichtlich, wenn ein Richter viele Fälle schafft. Und mir ist auch ein Fall bekannt von der vom Oberlandesgericht Stuttgart, war das meines Wissens. Da ist ein Richter abgemahnt worden von der Präsidentin des Oberlandesgerichts Stuttgart, weil er zu wenig Fälle geschafft hat, weil er zu langsam arbeitet. Und da hat er dann darauf Widerspruch eingelegt und hat gesagt, ja, ich arbeite eben gründlich, und wenn ich gründlich arbeite, das heißt also mehr Zeugen laden und so weiter, ja, dann gibt es mehr Termine, dann kann ich einfach nicht mehr Fälle schaffen als so und so viele. So, und da gab es also, das ist noch relativ aktuell, und das, diese Mitteilung, die hing auch da im Landgericht in diesem Kasten. Ich hatte das aber auch schon mal im Internet kurz vorher gesehen. Also man hat, wenn man zum Gericht geht, man hat ja zunächst mal eine Auseinandersetzung irgendeiner Art mit jemandem. Und wenn man dann zum Gericht geht, dann spielen aber plötzlich ganz andere Interessen die überwiegende Rolle. Das Interesse des Anwalts, das Interesse des Gegenanwalts, das Interesse der Richter. Und vielleicht noch politisches Interesse oder so, ja. Das spielt dann die entscheidende Rolle. Und natürlich eine Falle, in die viele laufen, die Falle der Form und Fristen. Wenn man also das zum Beispiel ohne Anwalt macht und man kennt die Form und Fristen nicht oder hält sich nicht daran, dann wird schon, also mich hat jetzt zum Beispiel einer gerade Mich wollte einer verklagen. Ich hatte 2009 geheiratet, da hatte ich einen Fotografen engagiert, der sollte Fotos machen für 250 Euro. Der ist gekommen, hat ein paar Fotos gemacht, ist wieder abgehauen. Dann hat er sich gemeldet eine Woche später, hat gesagt, ich komme vorbei mit den Fotos, möchte aber gleich, dass Sie bar bezahlen und so. Sag ich, ja, ist okay. Ist er gekommen, hat Fotos gezeigt und hat gesagt, die können Sie haben. Ich habe aber noch mehr Fotos. Aber da müssen Sie nochmal 250 Euro bezahlen. Da hatte er die besseren Fotos, die hatte er zurückbehalten, hat erstmal die schlechteren gegeben, die haben wir auch bezahlt und wollte mir dann nochmal für 250 Euro Bilder verkaufen. Und dieser Mensch, die haben wir nicht gemacht. Und dieser Mensch, der hat jetzt Prozesskostenhilfe beantragt und versucht, mich nochmal zu verklagen, weil ich ein Bild, ein Hochzeitsbild auf meinem Blog veröffentlicht hatte damals, 2009. Das hat er jetzt angeblich entdeckt und meinte, das wäre ja beruflich, also nicht privat. Und das diente meiner beim politischen Fortkommen. Also ich würde vorhaben, politische Karriere zu machen und so. Was Quatsch ist, habe ich nicht vor. Aber er sieht das so, also ist natürlich, er will natürlich Geld. Und dann wollte er von mir 1500 Euro Geldentschädigung haben. Also weil ihm ja ein Schaden entstanden. Und dazu hat er Prozesskostenhilfe beantragt und so weiter. Also die ist aber abgelehnt worden, habe ich jetzt gerade Bescheid bekommen. Also das ist aber eigentlich diese Abmahngeschichten, das ist eigentlich eine neue Form auch von Kriminalität. Wir leben ja das muss man ja auch so sehen, wir leben ja im Kapitalismus und dazu gehört inzwischen, dass wir, also der Kapitalismus birgt in sich auch eine gewisse Art von Kriminalität, wenn man dann Erfolg haben will in einem. Also wenn man nicht jetzt irgendwie besonders tolle Ideen hat, irgendwie, wo man viel Geld mit verdienen hat, kann, sondern wenn man jetzt, sagen wir mal, normal arbeitet, in normalen Branchen, dann muss man eigentlich, um jetzt gegenüber den Mitbewerbern besser zu sein und um Geld zu verdienen, dann muss man auch eigentlich, das ist meine Beobachtung und meine Meinung, wohl ein gewisses Maß an Kriminalität auch anwenden, ja, ja, um das zu erreichen. Wenn man eine grundehrliche Haut ist, der Ulrich Wickert hat ja mal ein Buch geschrieben, der Dumme, der Ehrliche ist der Dumme, da ist viel dran, meine ich. Wenn man eine grundehrliche Haut ist, dann kann man nicht keinen Blumentopf gewinnen. So. Ja, können Sie mir über die Angelegenheit mit Scientology irgendwas zuschicken? Ich möchte mal die CDU anschreiben. Ja, also da steht ja immer noch die Antwort aus. Also seit Ja, ich 2015. möchte etwas dahinschreiben. Haben Sie irgendeinen Beweis, schriftlich? Ja, das ist, also die Sache ist wasserdicht. Also da ist, Ja, möchte ich per E-Mail haben, wenn das machbar ist. ich mal machen. Ihre E-Mail-Adresse, Udo-Pohlmann. udo-pohlmann@ und dann. t-online.de. Ja, okay. Ja gut, das reicht ja erstmal für heute, ja? Ja, schicke ihm mal was zu. Ja, als Anhänger der Datei. Ja, ist klar, ich kenne das. Ja gut, danke, auf Wiederhören.